Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind auf die Ankündigung, die wir gemacht haben in den Ohren. Und herzlich willkommen zu unserer Diskussion zum Thema Währungsunion ohne Rechtsunion? Fragezeichen. Scheitern die Lösung der Eurokrise eventuell auch daran, dass die Beteiligten, und damit sind vor allem der Schäuble und der Varoufakis gemeint, die für zwei unterschiedliche wirtschaftstheoretische Positionen da ja stehen, einmal für, sagen wir mal, den neoklassisch inspirierten Mainstream, das wäre der Schäuble, und dann für gesamtwirtschaftlich orientiertes, eher keynesianisches Denken, das wäre der Varoufakis. Könnte das sein, dass diese Lösungen auch deswegen nicht weit genug gehen, weil die rechtlichen Fundamente der Währungsunion und einer Kreditwirtschaft überhaupt nicht ausreichend beachtet werden? Und ich wollte einfach damit anfangen, zuerst mal noch ein bisschen Background und Kontext zu geben zu der Diskussion, die wir heute hier versuchen zu führen, um dann das Thesenpapier ein bisschen genauer vorzustellen, um dann in die Diskussion reinzugehen. Zu Beginn wollte ich ganz kurz in die Geschichte gehen und nochmal vergegenwärtigen, dass wir nach der ersten Weltwirtschaftskrise von 1857 und den Jahren drauf eine theoretische Revolution hatten, eine Art theoretische Revolution in der Wirtschaftstheorie. 1863 kam nämlich die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie raus, die dann ja geschichtlich ziemlich einflussreich geworden ist. Die hat zur Oktoberrevolution 1917 geführt und hat 1989 ja den Kalten Krieg mitbestimmt. Aber schon 1890 hatten wir dann den Beginn der theoretischen Konterrevolution. Ab den 1870er Jahren ist nämlich schon die Neoklassik entstanden, auch als Reaktion auf die Marx'sche Theorie und auf das gestärkte Selbstbewusstsein der Lohnarbeitenden, würde ich mal sagen. Und die zweite Weltwirtschaftskrise von 1929 fortfolgende hat dann wieder eine theoretische Revolution gebracht. Und das war die Keynes'sche General Theory of Employment, Interest and Money. Und danach wurden erstmal alle Keynesianer, aber 40 Jahre drauf, ab 1971, hatten wir wieder eine theoretische Konterrevolution, wieder mit der Neoklassik. Und dieses Mal in Form des Monetarismus, Friedman und Hayek. Und seither haben wir wieder marktfundamentalistisches Denken am Start, und dass das extrem dominiert, ist ja auch eins der Probleme, die wir hier angehen wollen. So, und 2007, das war sicher der Anlass für viele von uns, sich mit diesem Thema nochmal neu zu beschäftigen. Da hatten wir die Finanzkrise, und viele Beobachter würden die als dritte Weltwirtschaftskrise bezeichnen, auch wenn die von den Zentralbanken ja erstmal abgefangen worden ist. Und 2010 ging dann auch die Euro-Krise los. Und 2015, in dem Jahr, in dem wir jetzt sind, also 7 Jahre nach 2007, finden wir wieder, dass eine Diskussion angelaufen ist um eine neue Wirtschaftstheorie, genau wie in der ersten und der zweiten Weltwirtschaftskrise auch. Das sieht man daran, dass zum Beispiel Institute gegründet wurden wie INET, wo Leute, die an so einer Theorie arbeiten, sich treffen und diese diskutieren. Und dabei wird natürlich auch wieder Keynes ausgegraben und monetäre Ökonomie, die man ja nicht nur, aber vor allem auch auf Keynes eben zurückführen kann. Man muss aber wohl sagen, dass diese Versuche, da eine neue politische Ökonomie zu entwickeln, bisher eigentlich noch keinem langen Ergebnis geführt haben. Also der Steve Keen, der sagt in seinem Buch Die Banking Economics dazu, also über diese neuen heterodoxen Schulen, die versuchen, monetäre Ökonomik zu machen, None of these is at present strong enough or complete enough to declare itself a contender for the title of the economic theory for the 21st century. Das heißt, wir sind in so einer Art Suchprozess und versuchen diese Krise und wir eben auch natürlich speziell die Krise der Eurozone verstehen mit den theoretischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben und merken irgendwie, die reichen noch nicht aus und wir müssen da irgendwas Neues entwickeln. Und da wollten wir mit unseren Thesen ansetzen und als Kernthese einfach zuerst mal nochmal formulieren, dass um wirklich zu Lösungen für die Probleme in der Eurozone, speziell in der Eurozone zu kommen, es also unseres Erachtens nicht ausreicht, nur makroökonomisch und geldwirtschaftlich zu denken. Das machen viele schon. Ich glaube, das haben wir auch in der AG Geldordnung und Finanzpolitik lange besprochen, das Thema, und sind da auch bis zum gewissen Punkt zu einem Konsens gekommen. Aber unsere These heute wäre eben, dass wir weitergehen müssen und dass wir wirklich ein ganz grundlegendes, integriertes Verständnis brauchen von Staat, Recht und Wirtschaft und zusätzlich auch noch einen Kulturvergleich brauchen mit vorstaatlichen, also nicht kreditwirtschaftlichen Formen von gesellschaftlichem Zusammenleben. Und das basiert dann meistens auf direkt persönlichen Solidarbeziehungen, Verwandtschaftsbeziehungen, ohne irgendwelche formalen instanzdurchsetzbare Vertragsbeziehungen. Diese zwei Erweiterungen der monetären Ökonomik unbedingt brauchen als ein wichtiges Element dieser New Economics. Denn die Theorien, mit denen wir arbeiten, sind ja immer so eine Art Linse oder Brille, durch die wir das, was wir da verstehen wollen, was da vor unseren Augen abläuft, uns dann anschauen und wobei die Theorie dann eben bestimmte Aspekte beleuchtet und andere Aspekte im Dunkeln lässt. Also das wäre die Kernthese, um die es heute gehen soll. Also wir müssen die monetäre Ökonomik, die also Kapitalismus grundsätzlich als Geld- und Kreditwirtschaft versteht, ergänzen dadurch, dass wir ganz explizit das rechtliche Fundament mit einbauen in dieses Modell und dieses Gesamtmodell dann gegenüberstellen ganz anderen Formen von gesellschaftlichem Zusammenleben, die ohne Staat auskommen und die auch ohne durchsetzbare Verträge auskommen. Und das sind dann Gesellschaftsformen, mit denen sich eigentlich Ethnologen schon 200 Jahre lang beschäftigt haben. Und sowohl Rechtsanthropologen als auch Wirtschaftsanthropologen oder Ethnologen, das ist in Amerika dasselbe, Economic Anthropology, das heißt hier eben Wirtschaftsethnologie. Und das wäre, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erweiterung, um die Globalisierung verstehen zu können. Denn wir haben auch in ganz vielen Ländern außerhalb Europas eben das Problem, dass dort sogenannte Failed States oder ganz schwache Staaten nur gibt, die schon von daher überhaupt keine Geldwirtschaft auf die Beine kriegen. Gut, also das wäre die Hauptthese. Und jetzt würde ich noch mal ganz gern einen kleinen Überblick geben über die vier Schritte, in denen ich diese These noch mal entwickeln will. Also im Schritt 1 wollte ich einfach noch mal die Essentials der monetären Makroökonomie ganz kurz vergegenwärtigen, von denen ich auch glaube, dass sie in der AG Geldordnung und Finanzmodelle eigentlich Konsens sind, um dann direkt die rechtliche Ebene einzubringen und zu zeigen, dass im Prinzip alle Einträge in Bilanzen Rechte darstellen. Rechte, die vom staatlichen Gewaltmonopol garantiert werden und auch eingeklagt und durchgesetzt werden können. Das heißt, der Staat ist da von vornherein immer schon mit drin. Dann möchte ich diese rechtliche Ebene ein bisschen genauer anschauen und diese Unterscheidung zwischen Privatrecht, das eben auf Konsens zwischen gleichgeordneten Rechtspersonen und auf Vertrag beruht, dem öffentlichen Recht gegenüberstellen. Das beruht nämlich auf einem völlig entgegengesetzten Prinzip, nämlich Herrschaft oder Befehl. Kann man auch jedem Rechtslehrbuch entnehmen auf den ersten paar Seiten. Und ich glaube, wenn wir diese Unterscheidung explizit aus dem Recht übernehmen, dann können wir viel Verwirrung innerhalb der monetären Makroökonomie zu diesem ganzen Thema, welche Rolle spielt eigentlich der Staat in der Gesamtwirtschaft und welche besonderen Möglichkeiten hat auch der Staat durch seine Steuerhoheit auf der Verschuldungsseite. Ja, also da geht es dann um dieses ideologische Kernthema Staatsschulden. Und in einem dritten Schritt wollte ich noch versuchen zu zeigen, dass man dann, wenn man so weit gekommen ist, noch einen Schritt weitergehen kann und sich fragen kann, wie werden eigentlich diese beiden Prinzipien, Privatrecht und öffentliches Recht, unter einen Hut gebracht. Die sind ja im Prinzip völlig einander widersprechend, denn Privatrecht, das beruht eben auf Konsens und Vertrag zwischen gleichgeordneten Rechtspersonen, und öffentliches Recht beruht eben auf Macht und Befehl. Das ist eine Beziehung zwischen einem Souverän und Untertanen. Und dieser Streit zwischen, also das Privatrecht ist ja des Markts, kann man sagen, und das öffentliche Recht ist die Grundlage des Staats und das Steuerrecht gehört eben ins öffentliche Recht rein. Das war eigentlich der große ideologische Streit des letzten Jahrhunderts von 1917 bis 1989. Da hatten wir auf der einen Seite die Staatsfundamentalisten im Osten, die Markt vollkommen abgelehnt haben und reine staatliche Planwirtschaft machen wollten. Und hier im Westen hatten wir dann ab, sagen wir mal, Mitte der 70er Jahre immer mehr Marktfundamentalisten, die alles Staatliche im Prinzip ablehnen und zurückdrängen wollen. Und, eine reine, von allem Staat befreite Marktwirtschaft durchsetzen wollen. Und diesen Widerspruch, glaube ich, kann man auch relativ einfach auflösen, wenn man die rechtliche Ebene mit reinnimmt in die Betrachtung und sich fragt, ja, wie versuchen wir denn in einer liberalen Demokratie, die wir hier im Westen haben, diesen Widerspruch zu integrieren? Und die Antwort ist eigentlich auch ganz einfach und die hat auch jeder wahrscheinlich schon mal irgendwann gehört. Man versucht sozusagen, das öffentliche Recht auch den freien Bürgern selbst zu unterwerfen, indem man diese freien Bürger, also diese Privatrechtssubjekt, selbst zum Souverän erklärt. Das heißt, die sind sozusagen die Herrschenden und die Beherrschten in einer Person. Es gibt nicht irgendwie einen absoluten Souverän, der über allen steht, sondern die Bürger selbst sind der Souverän und das Ganze nennt sich dann Demokratie. Und ist bei uns eben als repräsentative Demokratie dann vermittelt über Wahlen und ein Parlament, das eben dieses souveräne Volk vertritt und den Staatsapparat sozusagen steuern kann, indem es Gesetze erlässt. Natürlich auch Steuergesetze, völlig klar. Gut. Also ich glaube, das wird dann ausreichen, um erstmal diese rechtliche Ebene ganz kurz zu beleuchten und ins Bewusstsein zu heben. Wenn da noch Zeit ist, würde ich auch noch versuchen, kurz zu zeigen, wie man damit eine Kontroverse, die es eigentlich immer noch gibt, zwischen den Leuten von der Modern Monetary Theory und Leuten wie dem Perry Merling, der den Money View ja vertritt und entwickelt hat, zum Thema Staatshaushalt, vielleicht ganz gut integrieren lassen und wie sich dieser scheinbare Konflikt da auch aus dieser Perspektive auflösen lässt. Und dann im nächsten Schritt wollte ich aber dann die kulturvergleichende Ebene reinbringen und ganz kurz vertragliche Beziehungen privaten Rechtssubjekten vergleichen mit traditionalen, direkt persönlichen Solidarbeziehungen, wie man die also zum Beispiel in Stammesgesellschaften findet, aber wie sie eigentlich auch jeder aus seinem eigenen Leben kennt, zum Beispiel von Weihnachten, wo man sich gegenseitig beschenkt. Das ist dann eine Form von Gabentausch, bei dem man natürlich keine Verträge schließt und irgendwelche Rechnungen ausschreibt oder Belege ausfüllt, sondern das funktioniert nach völlig anderen Prinzipien als das Geschäftsleben. Das weiß auch jeder. Ähnlich ist es bei Nachbarschaftshilfe, wenn man sich unter Nachbarn mal was ausleiht oder so. Ja, also das sind völlig andere Formen von sozialen Beziehungen. Gut, das wären dann die Schritte, denen ich dann sozusagen versucht habe, diese Monetökonomik um die rechtliche Dimension und um die rechtsvergleichende und auch kulturvergleichende Dimension zu erweitern. Und dann wollen wir im letzten Schritt schauen, welche Sicht sich durch diese erweiterte Brille eigentlich auf die Krise der Eurozone ergibt. Und speziell natürlich Griechenland, was mittlerweile schon wieder raus ist aus den Schlagzeilen, weil es ganz andere Probleme gibt, das aber natürlich nach wie vor schwer zu leiden hat unter dieser Politik, die maßgeblich von Deutschland kommt. Und ja, einfach um zu schauen, bringt es uns denn tatsächlich, wenn wir diese rechtliche Ebene mit einbringen. Und im letzten Schritt wollte ich dann noch auf die allerletzten drei Thesen von dem Thesenpapier kurz eingehen und nochmal feststellen, inwiefern nicht eigentlich diese marktfundamentalistische Ideologie, die ja im Prinzip gerichtet ist, den Staat total abzubauen und ihre Extremvariante gar Staatsfunktionen zu privatisieren, das heißt auch das staatliche Gewaltmonopol aufzulösen zugunsten zum Beispiel von privaten Sicherheitsdiensten, Privatarmeen und so weiter und so fort, inwieweit das in Kombination mit transnationalen Unternehmen, die die einzelnen Nationalstaaten ja mittlerweile auch schon gegeneinander ausspielen können, und internationalen Organisationen ohne Rechtscharakter, wie zum Beispiel die EU oder die UN, die deswegen keinen Rechtscharakter haben, weil sie weder durch einen demokratischen Prozess zustande gekommen sind, noch ein an Recht gebundenes Gewaltmonopol haben, um die Regeln, die sie erlassen, eigentlich auch durchzusetzen. Ob das nicht eine Bedrohung des Nationalstaats und staatlicher Strukturen überhaupt eigentlich bedeutet? Manche Historiker glauben das, behaupten das und rufen also schon das Ende des Nationalstaats aus. Und da wollte ich dann auch natürlich die Frage aufwerfen, ob wir nicht als Gegenprogramm eigentlich das genaue Gegenteil brauchen. Ob wir nicht im Grunde genommen in vielen Entwicklungsländern und auch in der EU eigentlich eher größere Staatsstrukturen aufbauen müssten, damit auf der staatlichen Ebene überhaupt wieder eine Handlungsfähigkeit gegenüber diesen globalisierten Märkten und vor allem gegenüber den großen, mächtigen Playern auf diesen Märkten möglich ist. So, das war jetzt mal ganz grober Überblick. Und ja, wenn da jetzt schon irgendwelche Fragen sind oder Anmerkungen von euch beiden, Arne und Nikolas, können wir da vielleicht drauf eingehen. Sonst würde ich einfach nochmal das Ganze ein bisschen im Detail versuchen darzustellen. Aber ich merke schon, das wird wahrscheinlich einfach dann auch sehr lang. Vielleicht können wir jetzt erstmal schon von euch ein paar Fragen und Anmerkungen dazu sammeln. Also ich glaube, zur rechtlichen Ebene muss ich doch schon noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja? Kann ich da vielleicht schon noch mal einhaken? Wolfgang? Ja, sag mal was. Du warst gerade ein bisschen unterbrochen. Ja, ja, okay. Ich glaube, das ist einer unserer Streitpunkte, die wir haben. Du hast zwar unter der Rubrik unser gemeinsames Grundverständnis, hast du da einen Satz geschrieben, der sagt, das private Recht ist ein Recht zwischen Gleichen und Freien und machst diesen Unterschied zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht. Aus meiner Sicht ist diese Formulierung, ich weiß, dass sie gängig ist, aber für mich ist es die Lebenslüge des Kapitalismus. Weil es ist natürlich nicht in einem, das Privatrecht ist kein Recht zwischen Gleichen, schon gar nicht zwischen Gleichen und auch nicht zwischen Freien. Die Freiheit besteht, weil alles Recht bindet Leute, macht sie ein Stück weit unfreier in ihrem Entscheidungsspektrum und nicht freier. Das heißt, es ist gerade die Grundidee des Rechts, ist die Einschränkung des Freiheits und nicht die Ausweitung des Freiheits. Das hat natürlich seinen Grund, aber ich glaube, diese Idee muss verstanden werden. Und auch die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Ich denke, alles Recht ist Unterordnungsrecht, nämlich Unterordnung unter Recht und Gesetz. Und das ist der entscheidende Punkt jeglicher Idee vom Recht. das öffentliche Recht als ein praktisch ein Recht zwischen einem Souverän und Untergebenen zu bezeichnen. Ich weiß, dass es in vielen Köpfen schwebt, aber das ist meines Erachtens gerade, da muss jedem Demokraten, muss da die Hutschnur platzen, weil es ist natürlich so. Das gerade nicht. Es ist gerade so, dass auch der Staat muss sich an Recht und Gesetz halten und kann nicht einfach sagen, ja, der Unterschied besteht nur darin, dass die Richtung der Rechtsbeziehungen und die angesprochenen Gruppen unterschiedlich sind. Ich mache das mal ein Beispiel. Beim Eigentumsrecht bestehen die Rechtsbeziehungen zwischen Eigentümer und allen anderen. Und die Hauptbotschaft ist, Pfoten weg von meinen Sachen. Das ist die eine Richtung. Beim Steuerrecht ist es umgekehrt. Da ist im Grunde genommen, hast du da die staatliche Forderung oder die Steuerhoheit beziehungsweise das Steuergesetz. Und da sind alle anderen betroffen, die auf bestimmte Eigenschaften erfüllen. Ähnlich, man könnte fast sagen, ähnlich wie beim Eigentumsrecht, nur jetzt umgekehrt. Das heißt, beim Eigentumsrecht hast du den Eigentümer als Rechtinhaber und der Rest als die Verpflichteten. Und beim Steuerrecht hast du es im Prinzip ähnlich. Du hast die Steuerpflicht der einzelnen Bürger und den Staat. Und der wesentliche Unterschied ist eigentlich der Staat muss sich betriebswirtschaftlich mal formuliert um die Gemeinkosten kümmern, um das Gemeinwohl kümmern, damit die Grundstruktur des Staates funktioniert. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied und praktisch der Freiraum, der dann dadurch geschaffen wird, den können dann durch Verträge einzelne Personen privatrechtlich ausfüllen. Das war zunächst mal meine Bemerkung. Ja klar, also ich wollte da später dann auch noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, wie diese zwei widersprüchlichen Grundprinzipien von Freiheit und Gleichheit als Grundlage von Privatrecht und Herrschaft und Befehl als Grundlage von öffentlichem Recht unter einen Hut gebracht werden. Und da gehört natürlich auch das Prinzip Rechtsstaat dazu. Und natürlich tritt der Staat in der Wirtschaft auch als Privatsubjekt auf. Aber lass mich doch den Unterschied nochmal an einem konkreten Beispiel klar machen. Mit Freiheit ist gemeint einfach nur Vertragsfreiheit. Das heißt, wenn du irgendwo was einkaufst, hast du die freie Wahl, mit wem du diesen Vertrag schließen willst. Und der Vertrag wird nur geschlossen, wenn es auf beiden Seiten eine Willenserklärung gibt und einen Konsens. Dadurch kommt dieser dann natürlich auch rechtlich bindende Vertrag zustande. Das ist Privatrecht. Steuerrecht ist öffentliches Recht. Dich fragt keiner, ob du deine Steuern bezahlen willst. Dir macht keiner ein Angebot. Hier, sie können diese Steuer bezahlen oder auch nicht, sondern diese Steuer wird einfach angeordnet. Das ist, ist überhaupt keine Frage. Und Wolfgang, lass mich mal genau da reinhaken. Arne, ich habe dich ausreden lassen, jetzt lässt mich bitte auch ausreden. Entschuldigung. Ja? Also diese Unterscheidung, die ist absolut wichtig, die erstmal zu treffen. Das steht auch in jedem Rechtslehrbuch drin. Und jeder, Demokrat, der sich mit dem im Detail vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat, dem stehen da natürlich erstmal die Haare zu Berge. Das ist aber ganz einfach geltendes Recht und ist auch natürlich ein notwendiges Grundprinzip dieser gesamten Wirtschaft. Die Vermittlung dieses Widerspruchs, habe ich vorher schon ja versucht anzudeuten, läuft über einmal das Prinzip Volkssouveränität und zum anderen über das Prinzip Rechtsstaat, dass nämlich staatliches Handeln eben auch gebunden wird. Das hast du ja selber auch betont. Aber worauf ich raus will ist, wenn wir jetzt hier politische Ökonomie erweitern wollen, um die rechtliche Ebene, dann können wir nicht mit irgendwelchen Wischiwaschi-Definitionen arbeiten, sondern wir müssen uns ganz einfach rein deskriptiv, rein empirisch an das geltende Recht halten. Denn sonst kommen wir wieder in dasselbe Fahrwasser wie ein großer Teil der Ökonomie auch. Wir faseln in beliebig definierbaren Begriffen irgendwas zusammen, was sich empirisch ganz einfach klären ließe, indem man einfach schaut, was das geltende Recht ist. Diese Unterscheidung öffentliches Recht und Privatrecht und auch die dazugehörigen Grundprinzipien, die kommen aus dem römischen Recht und die gehören zum absoluten Kern unseres Rechtssystems. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Und dann sieht man auch, wie platziert ein großer Teil dieser marktfundamentalistischen und staatsfundamentalistischen Debatten sind. Demokratie ist eine Herrschaftsform. Das ist Volksherrschaft. Das ist eine Form von Herrschaft. Das ist doch irgendwie schon im Wort eigentlich klar angelegt. Und ich sag's nochmal, das ist ein Widerspruch, aber der Widerspruch, der existiert ja real. Und solche Widersprüche zu verstehen, ist, wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, verstehen wollen, glaube ich. Also das halte ich für eine absolut unverzichtbare Grundlage. Und da bin ich dann auch anderer Meinung als du, Arne, in diesem Punkt. Lass uns da einfach konkret an den Gesetzestexten dranbleiben und an diesem konkreten Beispiel. Das möchte ich ja. Eine Forderung, die per Vertrag zustande gekommen ist, kommt zustande durch Konsens dieser beiden Leute, die den Vertrag abgeschlossen haben. Eine Steuerforderung nicht. Jetzt noch zugleich. Arne, noch einen Punkt noch. Zur Gleichheit. Selbstverständlich ist diese Gleichheit nur eine völlig formale. Die besteht darin, dass das bürgerliche Recht alle Rechtspersonen gleiche handelt und damit von allen real bestehenden Unterschieden natürlich vollkommen absehen muss. Das ist völlig klar. Das ist eine Abstraktion, die das Recht selber macht, die in der Praxis ganz einfach bedeutet, Vorfahrt für den Stärkeren. Das heißt, diese Vertragsfreiheit und Gleichheit führt de facto natürlich zu Vorfahrt für den Stärkeren auf völlig freien Märkten. Und deswegen gibt es Unmengen von Recht, die diese Vertragsfreiheit aufgrund der Erfahrung dessen, dass das eben so ist, dass der Stärkere dann Vorfahrt hat, diese Vertragsfreiheit wieder einschränkt. Der wichtigste und größte Rechtsbereich ist das Arbeitsrecht. Schränkt die Vertragsfreiheit massiv ein, weil die Lohnabhängigen natürlich in einer völlig anderen Situation sind als ein Arbeitgeber. Und deswegen ihre Interessen überhaupt nur so durchsetzen können, dass sie das per staatlichem Gesetz garantiert bekommen, dass sie zum Beispiel einen 8-Stunden-Tag haben. Das war ein langer Kampf, dass es einen 8-Stunden-Tag gab. Wenn du 200 Jahre zurückgehst, haben die Leute 15-Stunden gearbeitet. Das Arbeitsrecht ist ein Teil des Arbeitsrechts, schränkt die Arbeitszeit ein. Und wir merken ja jetzt, dass diese ganze Deregulierungsgeschichte, Deregulierung, Flexibilisierung von Arbeitsrechten, genau das im Namen der reinen Vertragsfreiheit wieder abbauen will. Also Arne, wir sind da einer Meinung. In der Praxis gilt diese Freiheit und Gleichheit natürlich nicht. Das sind rechtliche Abstraktionen. Aber es geht ja hier erstmal überhaupt darum zu beschreiben, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen von Kapitalismus? Und da müssen wir präzise sein. Da bin ich doch ganz mit der Meinung. Was ich nur anmerken möchte, ist Folgendes. Ich weiß, das, was du darlegst, ist, wenn du willst, juristische herrschende Meinung. Nur der Vergleich zwischen einem Steuergesetz und einem Vertrag, den ich schließen kann oder nicht schließen kann, zieht hier nicht. Der Vergleich hinkt, ist ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Und zwar in folgendem Sinne. Das Steuerrecht sind, wenn so willst, bestehende Verträge zwischen dem Staat und jedem, der diese Bedingungen erfüllt. Das sind bestehende Verträge. Während ein neuer Steuerrecht Vertrag, ist ein Vertrag, Arne. Steuerrecht kann ja, als ein eine Rechtsbeziehung durch ein Angebot. Ist eine Rechtsbeziehung, lass mich es dann abstrakter formulieren, ist eine Rechtsbeziehung zwischen dem Staat und dem Steuersubjekt. Okay? Und umgekehrt ist auch jeder privatrechtliche Vertrag ist eine Rechtsbeziehung in dieser Abstraktion. Und der entscheidende Punkt ist doch der, wenn du in Deutschland kannst du auch hier nicht sagen, ich habe eine ganz andere Vorstellung von Eigentumsrecht, also schmeiße ich das über den Haufen und mache das anders, sondern du bist im Grunde genommen innerhalb der Rechtsordnung an diese Rechtskonstrukte oder Rechtsinstitute, wie man das nennt, gebunden. Da hast du auch überhaupt keinen Spielraum. Was du hast und was natürlich sinnvoll ist und wichtig ist, du hast im privaten Bereich hast du die Möglichkeit, wenn du willst, zusätzlich privatrechtliche Verträge zu schließen. Die kannst du dann aber nicht vergleichen mit, ich sag's mal, den bestehenden Rechtsbeziehungen, die schon da sind. Aber vielleicht wollte Nikolas auch mal was sagen. Noch kurz, bevor ich meine Anmerkung mache, etwas zur Organisation. Es gibt schon eine Wortmeldung, habe ich gesehen, im Chat. Ist es so, dass wir quasi zuerst unsere Diskussion halten müssen, wollen und dann erst Wortmeldungen zulassen oder werden Wortmeldungen auch jetzt schon angenommen? Das ist eine Frage. Ach so, ich dachte, wir tun erstmal eine Runde diskutieren und dann tun wir die Wortmeldungen. Ich hatte jetzt Wiegold so verstanden, dass er schon sich so einklingt, um was beitragen zu wollen. Aber das hatten wir ja am Anfang angekündigt. Aber wir können das auch locker sehen. Wir können, wenn Wiegold jetzt ganz konkret was oder er Abel ganz konkret was sagen wollen, sollen sie es einfach signalisieren. Also vielleicht können wir, wenn wir jetzt uns an die Punkt festbeißen, dann würde ich doch vielleicht, bevor wir weiter diskutieren, diesen ganzen Punkt nochmal ein bisschen versuchen, genauer zu entwickeln und dann auch einzugehen auf die Modern Monetary Theory, denn für diese staatliche Steuerhoheit eigentlich das wichtigste Element für die wirtschaftspolitischen Kapazitäten, die Staaten eigentlich haben, die ihnen aber jetzt durch dieses Regime, was wir haben, durch dieses Austeritätsregime, was vorgeschrieben wird, massiv eingeschränkt werden. Also vielleicht wäre das dann doch nochmal wichtig, da den Bogen zurück zur Wirtschaft wieder zu schlagen und zu schauen, was bedeutet es eigentlich dann für Wirtschaftspolitik? Was haltet ihr davon? Soll ich da nochmal ein bisschen diese These ein bisschen im Detail ausführen? Also ich würde das eigentlich schon nochmal für wichtig halten. Ich würde ganz gerne was Grundlegendes dazu erstmal sagen, also zu dem, bevor du jetzt tiefer gehst. Ja, bitte. Also ich möchte euch mal zusammenbringen. Also das öffentliche Recht kommt ja aus einem republikanischen Begriff, nämlich der Republik als öffentliche Angelegenheit. Die Republik wird verfasst, sage ich mal, quasi durch den Souverän, der durch die Grundgesetze zum Beispiel die staatlichen Institutionen macht, die seine Souveränität repräsentieren. Deshalb entsteht auch eine repräsentative Demokratie in diesem Fall. Der Souverän hat dadurch natürlich aber sein Recht, also die Souveränität praktisch delegiert an die Institutionen des Staatswesens. Ja, daher auch dieses öffentliche, was sich natürlich in dem öffentlichen Recht widerspiegelt. Also was gibt man der Republik sozusagen für ein Recht? Ja, oder was hat die Republik für eine Freiheit, sich zu entwickeln? Ja, quasi auch mit staatlicher Hoheit oder mit staatlicher Autorität. So, und dieser republikanischen Freiheit ist die individuelle Freiheit gegenübergestellt. Also sprich, sie ist praktisch das Korrektiv in diesem gesamten Komplex. Ja, und also der Bürger als Souverän initiiert sozusagen, also das Volk als Souverän initiiert durch die Verfassung den Staat als Republik und dadurch ist es Teil der öffentlichen Angelegenheit, öffentliches Recht. Wir haben dadurch eine gewisse republikanische Freiheit, die der individuellen Freiheit der Bürger als Korrektiv bzw. umgekehrt gegenüberwirkt. Ja, also diese beiden Freiheiten stehen sich quasi gegenüber. Also die eine bestimmt nicht unbedingt die andere, sondern und das spiegelt sich auch größtenteils in den Grundrechten wider, die uns natürlich auch mit verfasst sind. Ja. Was ich ein bisschen vermisse, ist in diesen Revolutionen, die ihr gerade geschildert habt, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, fehlt auch eins, was mir sehr wesentlich ist, die elektronische Revolution. Ja, das bedeutet praktisch, dass diese geschlossene... Das ist nicht unser Thema heute. Ja, ich komme jetzt aber dazu, wieso die sehr wichtig ist, ja, weil das ist eine technische Entwicklung, die auch die ganze Zeit mitbestimmt. Es geht um die elektronische Revolution, also praktisch die Kommunikation über eine gewisse Entfernung hinweg. Ja. Es geht darum, dass praktisch geschlossene Milieus, die früher existierten, also Nationalstaaten etc., auch Institutionen, die in sich geschlossen waren, wie Arbeitsverhältnisse, also die Arbeit, Krankenhaus, Gefängnisse, als geschlossene Milieus sozusagen begriffen, sich öffnen, allein auf Basis der Kommunikation. Genauso kann man natürlich auch in einem globalen Kontext es sehen, dass sich die Nationalstaaten sozusagen öffnen müssen, aufgrund dieser geschlossenen Milieus der nationalen Gebilde, sich auf einmal öffnen müssen oder sich einer konfrontiert sehen, einer Penetration, kann man sagen, durch die übergeordnete Möglichkeit einer Kommunikation und auch eines gewissen Austausches. Und Und das vermisse ich so ein bisschen in diesem Ansatz. Also es bedeutet letztendlich, dass der Nationalstaat mit seinem Rechtsempfinden, auch wenn es jetzt republikanisch ist, natürlich auf ganz andere Rechtskonstrukte stößt innerhalb einer globalen Kommunikation, die sich natürlich da in einer gewissen Form ja, als kompatibel zeigen müssen, wenn sie denn Geschäfte machen wollen im weitesten Sinne. Aber ich breche jetzt erstmal ab, nur mal das zu den Begrifflichkeiten, wie ich sie verstehe. Und vielleicht bringen die auch eure Thesen ja auch zusammen. Ja, kann ich gleich was darauf antworten? Also, ja, Wigbold, ich würde da im Prinzip zustimmen, aber ich würde zum öffentlichen Recht doch nochmal anmerken wollen, dass das öffentliche Recht nicht unbedingt demokratisch kontrolliert sein muss, sondern in der Anfangsphase der modernen Nationalstaaten hatten wir eben eine absolutistische Phase, in der es durchaus auch schon privates Recht gab. Und auch, also zum Beispiel das allgemeine preußische Landrecht, das Privatrecht ja mit umfasst hat. Das gab es das ganze 19. Jahrhundert durch in Deutschland schon, ohne dass es eine demokratische Staatsform gegeben hätte. Also Kapitalismus funktioniert auch ohne Demokratie, funktioniert auch mit einem autokratischen Regime. Das zeigt ja auch China. Und die meisten Länder, die kapitalistisch nachholend modernisiert haben, haben mit so einer autokratischen, absolutistischen Regierung ja auch gestartet. Und wenn man die sich anschaut, dann wird dieser Unterschied zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht noch deutlicher als Demokratie, die eben ja versucht, diese beiden widersprüchlichen Prinzip unter einen Hut zu bringen, dass man eben das Volk selber, also Bürger selber, zum Souverän macht und den Staat selber an Recht und Gesetz bindet, also das Rechtsstaatsprinzip oder die Rule of Law. Also das sind einfach solche, glaube ich, grundlegenden rechtlichen Unterscheidungen, die man da treffen muss. Zum Thema globale Kommunikation. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Den hatte ich vorher auch in meiner ganzen Diskussion noch gar nicht angesprochen, weil ich eigentlich einen anderen Punkt raus wollte, nämlich auf die Eurozone und auf den Vergleich der Rechtssysteme Deutschland und Griechenland. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen auf diesen Punkt. Aber du hast natürlich recht, im internationalen Handel kriegen es die Leute, die zum Beispiel Handel jetzt mit Amerika betreiben wollen, von Europa her, das ist natürlich mit einem völlig anderen Rechtssystem zu tun. Aber welches Rechtssystem dann da jeweils angewandt wird, das ist eben geregelt über das internationale Privatrecht. Da wird dann eben ein Recht dieser beiden Vertragspartner angewendet. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen, das gehört natürlich auch mit zum Thema, ist auch ein unheimlich wichtiges Thema, glaube ich. Gerade für die Finanzwirtschaft ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil die ja im Prinzip durchgesetzt hat, dass für diese Finanzinstrumente fast ausschließlich eigentlich amerikanisches Recht gilt. Wir wollten ja eigentlich auf die Eurozone und auf Griechenland zurückkommen. Und so weit sind wir bisher noch gar nicht gekommen. Wir sind auf dieser rechtlichen Ebene hängen geblieben. Und ich würde doch vielleicht ganz gerne nochmal, auch wenn es schon spät ist, diese rechtliche Ebene noch ein bisschen genauer beleuchten, weil die Verbindung auch zur Wirtschaft herstellen, dass wir wirklich die Verbindung auch zur monetären Ökonomie nochmal ein bisschen genauer haben, wirklich zurückkommen auf die Wirtschaft. Was haltet ihr davon? Okay, ich versuche das dann also wirklich auf 10 Minuten zu beschränken, dass ich nicht zu bassel, aber das fände ich schon noch wichtig. Ja, denke ich auch, und ich glaube, das kann man auch ganz prägnant machen, und zwar in folgender Form. Der entscheidende Punkt ist, dass Recht auch durchgesetzt wird. Und wenn Recht nicht mehr oder je weniger Recht durchgesetzt werden kann, kann man sich das eigentlich vorstellen, dass die ganzen Rechtsbeziehungen, nicht nur die privatrechtlichen, sondern alle Rechtsbeziehungen, dass die wie so, ich sag's mal, wie Schnee in der Sonne wegschmilzen. Und ich glaube, um jetzt auf ganz konkret auf Deutschland und Griechenland zu kommen, wir hier in Deutschland haben ein Rechtssystem und auch das in einem hohen Maße auch durchgesetzt wird. Das heißt, dort bilden sich die Strukturen aus, die dann auch zu einem bestimmten Verhalten führen. Nicht nur zu einem Verhalten der Bürger, sondern auch zu einem Verhalten des Staates. Während in Griechenland diese Durchsetzung des Rechts nicht in diesem Umfang da ist und deshalb praktisch eine Gesamtschwächung des Systems passiert. Das heißt, egal was jetzt oben in der Regierung gemacht wird, es kann nie die Wirkung entfalten, wie wenn das eine deutsche Regierung machen würde und auch umgekehrt von den Bürgern selbst. Die Aktivitäten, die entfalten. Und das hat ja auch eine historische Tradition, zum Beispiel, dass die Griechen Weltmeister im Steuerhinterziehen sind, oder zumindest sagt man das. Die wurden ja Jahrhunderte unterdrückt. Und da war es im Grunde genommen ein Zeichen des Widerstands, gegen die Unterdrücker auch keine Steuern zu zahlen etc. Und das haben sie zu Perfektion dann entwickelt. Und ich glaube, diesen Aspekt sollten wir auch dann noch herausarbeiten für die Ursache, warum es in Griechenland so schwierig ist, dass die wieder auf die Beine kommen. Ja, absolut. Also Arne, da zustimmen, aber ich würde, glaube ich, noch einen ganz wichtigen Punkt ergänzen wollen. Also wenn wir jetzt Rechte allgemein angucken, also was haben Privatrecht und öffentliches Recht gemeinsam, da hast du völlig richtig gesagt, ein Definitionsmerkmal von Recht ist, dass das auch durchgesetzt werden kann. Aber ich glaube, das muss man genauer sagen. Das Recht muss durchgesetzt werden können von einer Zentralinstanz, die nennt sich Staat, die selber auch an dieses Recht gebunden ist. Wo diese Zentralinstanz nicht da ist und gegenseitige Verpflichtungen zwischen Leuten durchsetzt, braucht es andere Formen, wie sichergestellt werden kann, dass solche wechselseitigen Verpflichtungen eingehalten werden. Und in kleinen Gemeinschaften kann das einfach über Sitte und Tradition laufen. Wenn jetzt aber sowas passiert, wie nach 1989 in der Sowjetunion passiert ist, dass man eine wirklich großflächig, arbeitsteilig organisierte und deshalb total unübersichtliche Wirtschaft hat, aus der sich der Staat plötzlich aufgrund irgendwelcher marktfundamentalistischer Ideologie, die auch natürlich vom Westen propagiert worden ist, einfach zurückzieht, dann entsteht ein totales Chaos. Das ist passiert in der Sowjetunion. Und was machen die Leute in so einer Situation? Ja, da bilden sich andere Formen raus, die wechselseitige Verpflichtungen zwischen Personen dann gesetzt werden. Und die russische Mafia, davon hat jeder ja schon hier gehört, so Russen in Kasso und so weiter. Das war da gang und gäbe in den 90er Jahren und in dieser ganzen Jelzin-Zeit. Und jeder weiß auch, dass solche privaten Sicherheits- und Schutzdienste und Inkasso-Services natürlich sehr schnell selber ihre Macht dazu nutzen, die Leute zu erpressen. Da gibt es massive Evidenz, massive Berichte dafür, dass das in Russland auf ganz, ganz breiter Ebene so gelaufen ist. Und zwar genau deshalb, weil der Staat diese Verantwortung nicht, sondern sich komplett aus der Wirtschaft zurückgezogen hat. Aus Süditalien kennen wir ja Ähnliches. Die haben auch ein sehr schwaches staatliches System da unten. In Griechenland ist es zum Glück nicht so stark. Aber da kommen wir natürlich wirklich auch an ein Kernproblem ran, was hier für uns in Europa ja auch immer noch aktuell ist. Denn die Rechtssysteme in Osteuropa und in Russland, die haben nun mal eine völlig andere Geschichte als die Rechtssysteme hier in Westeuropa. Und alles Dinge, die muss man natürlich auch wissen und berücksichtigen, da beurteilen will. Also, ja, da war, glaube ich, irgendwie noch jemand, der was sagen wollte. Oder ich glaube auch, wir haben jetzt auch schon so lange den Eirappel am Saalmikrofon. Ich glaube, den sollten wir jetzt auch mal zu Wort kommen lassen. Ja, da will ich mich mal einmischen. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Ja. Ja, also für mich sieht das Problem eigentlich irgendwie doch ein bisschen anders aus. Also natürlich gibt es eben das öffentliche Recht und das Privatrecht. Und wie Wiegbold hat das, glaube ich, ja schon irgendwie erwähnt, die bedingen ja einander. Also wenn man zum Beispiel von Freiheit spricht, dann kann es meiner Ansicht nach Freiheit nur unter Gleichen geben. Und Gleiche gibt es ja in unserer Gesellschaft nicht, weil alleine schon vom Eigentum her die Menschen ja sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Das heißt, wir haben mit einer Gesellschaft zu tun, da gebe ich euch ja recht, in der eben das Recht im Prinzip auch das soziale Dasein bestimmt. Das Recht bestimmt heute eben auch das wirtschaftliche Dasein. Wenn man zum Beispiel nimmt die GEZ-Gebühren, das ist ja eine rechtliche Festlegung. Und hier wird ja ein ganzer Wirtschaftsbereich durch ein Gesetz festgelegt. Und diese rechtliche Festlegung, die finden wir ja überall in der gesamten Wirtschaft irgendwie wieder. Das heißt, unser ganzes Wirtschaftssystem basiert eben auf Rechte. Und dieser Ansatz, der ist eigentlich interessant, diesen zu verfolgen. Und was das jetzt auf die Globalisierung betrachtet, ist das wieder interessant, weil wir erleben ja zum Beispiel mit dem TTIP, dass jetzt versucht wird, ja diese Rechtssysteme, diese wirtschaftlichen Rechtssysteme irgendwie anzupassen und anzugleichen, um eben im Prinzip das globale Miteinander ja auch zu regeln. Und das ist ja der Hintergrund. Und da sehe ich eben schon, dass hier eigentlich, also vom Rechtsansatz her, wenn man die Rechte sich betrachtet, und das jetzt auf die Globalisierung überträgt, dann sieht man eben, dass in meinen Augen erstmal ein globales Rechtssystem entstehen muss. Und dass es jetzt gar nicht so sehr ist, dass jetzt Griechenland anders, ein bisschen anders funktioniert, wie meinetwegen Deutschland, sondern dass im Prinzip dieses, was da jetzt anders funktioniert, dass man eben im Prinzip zu gleichen Rechten kommen muss. Und das ist in Europa natürlich, fängt es ja an, aber es ist eben auch eine globale Bewegung, die sich da eben auftut. Also der Nationalstaat, der hat in meinen Augen tatsächlich abgewirtschaftet. Und in diese Richtung weiter zu arbeiten und zu denken, halte ich echt für verkehrt. Das ist auch nicht unsere Intention, in die Richtung Nationalstaat weiter zu denken, sondern die Intention ist eigentlich, die Prinzipien zu verstehen, die Prinzipien darzulegen und quasi transparent zu machen, wahrzunehmen, dass es da Unterschiede gibt. Und man muss sich mal klar machen, die ganzen Superstar-Ökonomen, die sind alle in funktionierenden Rechtssystemen, also funktionierend in dem Sinne, dass sich da eine Wirtschaft, eine auf Privatrecht basierende Wirtschaft etablieren konnte, die sind in diesen Systemen aufgewachsen. Das bedeutet, wenn man die nach dem Rechtssystem fragt, dann reagieren die wie ein Tiefseefisch auf die Frage nach Wasser, weil sie eigentlich nie sozusagen von außen auf dieses Rechtssystem schauen mussten, weil sie innerhalb eines funktionierenden Rechtssystems aufgewachsen sind. Das gilt für die deutschen Ökonomen, das gilt für die angloamerikanischen und der Punkt, den du vorher gemacht hast, also dass wir in fundamentaler Ungleichheit leben, schon vom Eigentum und so weiter. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, den es zu verstehen gilt. Diese Idee der Freiheit und Gleichheit, die eine Antike ist, die antiken Griechen und auch die Römer erfinden diese Idee dort sogar inhaltlich gleich im Sinne von gleich große Rechte auf Land haben die Leute bekommen. Und in dieser Freiheit und der Gleichheit ist die Unfreiheit und Ungleichheit schon angelegt. Also über Zeit, wenn ich bei Freiheit und Gleichheit starte und ich lasse das Privatrecht sozusagen, ich überlasse es sich selbst und setze es einfach nur durch. Und zur Durchsetzung ist noch hinzuzufügen, dass es eine Durchsetzung gegenüber völlig Anonymen ist. Das ist also vor allem im Fall der Zahlungsunfähigkeit und wenn dann bei der Insolvenz sozusagen herausgefunden werden muss, wessen Ansprüche höher stehen als andere Ansprüche und so weiter, dann ist der Punkt, dass mein Claim, mein Anspruch, der muss durchsetzbar sein gegenüber Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und deshalb brauche ich natürlich irgendeine Form von zentraler Instanz und die nennen wir Staat. Das ist der Punkt mit der Durchsetzung. Also wenn ich aber dieses Privatrecht etabliere, und etablieren bedeutet, ich setze die Rechte, die sich aus den zunächst freien und gleichen Rechtspersonen, die da untereinander kontrahieren, wenn ich die einfach nur durchsetze, dann komme ich über die Zeit von Freiheit und Gleichheit ganz automatisch zu Unfreiheit und Ungleichheit, und zwar in dem Maße, wie das öffentliche Recht es zulässt. Also Beispiel antikes Griechenland, da wird ca. 800 vor Christus wird diese Polis erfunden. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie genau das war, weil das ist nicht so ganz, da sind sich die Historiker nicht so ganz einig. Ich würde sagen, es ist eine Revolution gegen den Feudalismus gewesen und die Revolutionäre wollten alles besser machen. Nicht mehr, dass einem alles gehört, nein, sondern sie wollten, dass es gleiche Stücke auf Land gibt und sie haben das Land aufgeteilt und sozusagen gleich verteilt. Das war die Grundidee. Jeder soll sein Land, also diese Privatautonomie, ja, die wird da sozusagen erfunden aus dem Drang heraus, etwas anders zu machen als diesen Feudalismus, wo einem alles gehört und der befiehlt sozusagen einfach. Ja. Man wollte was anderes machen. Und das andere ist, Freiheit und Gleichheit zu etablieren. Und sie erfinden sozusagen, die Leute bekommen nicht nur Land, sondern sie bekommen ein Recht auf Land. Das bedeutet, alle gemeinsam verteidigen und setzen durch das Recht für den Einzelnen nach innen und außen, gegen den Nachbarn und aber auch gegen von außen drohende Gefahr. Ne? Also sie erfinden sozusagen das Recht. Diese Freiheit und Gleichheit, wenn ich die nur durchsetze und sich selbst überlasse, führt die zu über die Zeit zu der Ungleichheit und zu der Unfreiheit, die das öffentliche Recht erlaubt. Und das öffentliche Recht damals hat zum Beispiel erlaubt, dass Griechen oder Athener zum Beispiel, dass die in Schuldsklaverei kommen konnten. Die haben also buchstäblich das Eigentum an ihrem Körper verpfänden können in Schuldkontrakten und konnten dieses Eigentum am eigenen Körper auch verlieren und sind dadurch sozusagen jemandes anderes Eigentum geworden. Und 600 vor Christus, also 200 Jahre, lief sozusagen diese Dynamik ab in Richtung von Freiheit und Gleichheit Richtung Unfreiheit und Ungleichheit. Und dann gibt's die Solonschen Reformen und im Zuge dessen, also hat sich keine Freunde unter den Oligarchen sozusagen gemacht, weil er umverteilen wollte. Aber er hat vor allem auch ein verschriftlichtes öffentliches Recht etabliert, was die Schuldknechtschaft verboten hat. Da hat also das öffentliche Recht sozusagen eine Grenze eingezogen. Und ich glaube, um diese Grenze geht's. Ja, dass man wahrnimmt, dass es ein Privatrecht ohne öffentliches Recht nicht gibt. Es gibt keinen Markt ohne Staat. Es gibt sehr wohl Staat ohne Markt, aber es gibt keinen Markt ohne Staat. Das ist also ein Oxymoron, das gibt's nicht. Das ist per Definition ausgeschlossen, ja, weil ich brauche diese durchsetzbaren Rechte gegenüber Anonymen. Ich muss also irgendeine staatliche Struktur muss ich haben. Diese Vorstellung kann man den Libertären oder gar den Anarchokapitalisten kann man also abräumen. Das ist eine, das gibt's nicht. Und aber es gibt sehr wohl Staat ohne Markt, also quasi Staat ohne die Idee zumindest der Freiheit und Gleichheit. Und jetzt wollte ich noch ein Zitat bringen und das ist eben: Zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit und ich würde sagen die Vertragsfreiheit, die versklavt, und das Recht und ich würde sagen das öffentliche Recht, das befreit. Und diese Dichotomie, das ist die Herausforderung, die Widersprüchlichkeit, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und ich glaube, als allererstes Mal, weil sozusagen das Dogma heute ist, da man die Rechtssphäre nicht braucht in den etablierten Ökonomien, weil das ist nun mal etabliert und dann sind die Superstar-Ökonomen, die brauchen sich damit nicht auseinandersetzen. Deshalb ist es wichtig, glaube ich, diese Rechtsebene in das Verständnis reinzubringen, dass man erkennt, dass es ein auf Privatrecht basierenden Markt, diesen sogenannten freien Markt, dass es den ohne die Rechtssphäre, ohne die Staatlichkeit gar nicht geben könnte. Und dann ist es natürlich Aufgabe der Öffentlichkeit festzulegen, innerhalb welcher Regeln, welche Spielregeln, wollen wir wieder Schuldsklaverei? Oder wollen wir, also wo ist sozusagen die Grenze zu ziehen? Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, zu begreifen, dass diese Idee der Freiheit und Gleichheit, dass die Überzeit ganz automatisch zu der Unfreiheit und der Ungleichheit führt, die das öffentliche Recht erlaubt. Da möchte ich gerade mal einhaken. Das ist unglaublich. Ja, darf ich da noch kurz ergänzen zu dem, was der Nikolas gesagt hat? Ich wollte da noch, weil wir, glaube ich, da einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt sind. Da können wir nämlich auch den Kulturvergleich reinbringen. Ein ganz wichtiger Aspekt an diesem Begriff Eigentum, der ganz oft unter den Tisch fällt und vergessen wird, besteht darin, dass Eigentum natürlich auch eine Verpflichtung mit sich bringt, nämlich die Verpflichtung, mit diesem Eigentum für Schulden zu haften. Das heißt, wenn ich ein Grundstück habe und einen Kredit aufgenommen habe, den ich nicht zurückzahlen kann, dann kann mein Gläubiger dieses Grundstück im Prinzip zwangsvollstrecken und ich kann dieses Grundstück auf völlig rechtliche Weise, weil ja der Kreditvertrag formal per Konsens gekommen ist, verlieren. Genau diesen Aspekt der Verlierbarkeit von Grundeigentum, den gibt es in traditionalen Gesellschaften nicht. Und deswegen gibt es da auch nicht diese permanente Umverteilung von Grundeigentum und diese Polarisierung, diese Konzentration von Reichtum und Grundeigentum, die der Nikolas gerade angesprochen hat, sondern dort ist das Land im Prinzip im Eigentum von einem Clan und dieser Clan glaubt daran, dass auf diesem Land auch die Ahnen wohnen und dass dieses Land dem Clan, der Familie insgesamt gehört und das kann nicht verkauft werden und das kann auch nicht per Haftung in irgendwelchen Verträgen verloren werden. Und deswegen sind diese segmentären Gesellschaften, das heißt Ackerbauern, Viehzüchter ohne Stadt, die diese Zentralinstanz gar nicht haben, damit auch keine Rechtssätze haben, sondern einfach nur soziale Regeln, die auf Sitte und Tradition und Religion. Deswegen sind die so stabil über die hinweg. Und deswegen gibt es da diese massive Umverteilung von Reichtum, die wir immer wieder beobachten in der Geschichte des Kapitalismus von unten nach oben, dort einfach nicht. Und das hat direkt natürlich mit Eigentum und Vertrag, mit dem Vertragsrecht zu tun, mit dem eben über das Schuldrecht immer auch ein Verlustrisiko verbunden ist, über die Pflicht zur Haftung. Das ist wirklich ein absolutes Essential des Vertragsrechts, das die Ökonomen fast nie wirklich explizit behandeln. Und die Modern Monetary Theory zum Beispiel auch nicht, wenn sie diesen privaten Kreditschöpfungskreislauf betrachtet, sondern diese Durchsetzbarkeit sieht die Modern Monetary Theory nur bei den Tax Debts, also bei den Steuerschulden. Aber natürlich sind auch vertragliche Schulden vom Staat durchsetzbar, der Gläubiger, die über ein Zivilgericht einklagt, bekommt. Das ist natürlich auch Voraussetzung. Aber ich glaube, da haben wir nochmal einen ganz, ganz wichtigen von den Ökonomen einfach völlig vernachlässigten Punkt am Wickel, der zum absoluten Kern von Kreditwirtschaft gehört. Denn für jede Verbindlichkeit haftet natürlich der Schuldner mit seinem Gesamtvermögen im Rahmen von Schuldrecht und hat deswegen auch mit jeder Verbindlichkeit natürlich ein Verlustrisiko. Und ohne dieses Verlustrisiko gäbe es wahrscheinlich auch diese permanente Umverteilung nicht oder zumindest nicht in diesem Maß. Und ohne Staat gibt es die gar nicht. Da braucht man nur einen Ethnologen zu fragen, das erzählt jeder Ethnologe. Sollten wir jetzt vielleicht den Bastian mal zu Wort kommen lassen? Ich würde natürlich gerne noch mal ganz kurz darauf antworten, wenn das möglich ist. Okay, und dann den Bastian. Also es gibt also einen wesentlichen Punkt, wurde gesagt von dem Nikolas, glaube ich. Und zwar hat er gesagt, es gibt keinen Markt ohne Staat. Und das, wenn man das einfach sich vergegenwärtigt, dann heißt es auch, dass es keinen Weltmarkt geben kann ohne eine Art Weltstaat. Das ist ja irgendwie eigentlich eine ganz zwangsläufige Sache. Das heißt, letztlich, wenn ich einen Weltmarkt habe, ne, dann brauche ich eben sowas wie einen Weltstaat. Und das muss man sich halt irgendwie klar machen. Und wenn man einen Weltstaat hat, dann ist eben der Nationalstaat im Prinzip irgendwie futsch. Der Nationalstaat steht im Prinzip genau dieser Entwicklung im Weg. Das heißt, die Globalisierung, mit der wir heute zu tun haben und die ja hier irgendwo auch ein bisschen das Thema ist, denn die Frage ist ja letztlich, was ist denn eigentlich in Griechenland, was passiert denn da eigentlich und was kann man da tun? Das hat mit Globalisierung zu tun und das hat eben auch mit der Vereinheitlichung von Rechten zu tun und eben von einer gemeinsamen Verantwortung, eben einer gemeinsamen ökonomischen Verantwortung, einer gemeinsamen rechtlichen Verantwortung, kann man eben auch sagen, eben für den ganzen Globus. Und das ist eben irgendwie interessant. Und ich hatte ja von den Gleichen gesprochen und damit meinte ich nicht, dass alles gleich gemacht werden muss, sondern ich meinte, dass die Menschen eben sich auch als Gleiche sozusagen gegenübertreten können. Und das ist in meinen Augen ein bisschen anderer Punkt. Das heißt, diese Freiheit eben zu sagen, naja, ich nehme zum Beispiel die Arbeit an oder ich nehme sie nicht an, die muss eben gegeben sein. Und da ist zum Beispiel das Grundeinkommen, wofür die Piratenpartei ja eintritt, eben zum Beispiel ein ganz wesentlicher Ansatz, den Menschen nämlich materiell sozusagen frei zu machen. Also in dieser materiellen oder in der sozialen Stellung gegenüber jetzt meinetwegen von reichen Menschen. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant, das wollte ich noch gesagt haben. Seufz. Ich habe ein bisschen zugehört. Erstmal schönen Dank für die interessanten Podiumsgespräche. Aber es ist eine typische Diskussion aus meiner Sicht aus unserem Rechtskreis. Also wir kennen Durchsetzung von Recht. Also wenn du da deine Dinge nicht bezahlst, kriegst du einen Vollstreckungsbescheid, kommt ein Gerichtsvollzieher, findet und so. Das sind alles Dinge, die funktionieren bei uns, in anderen Ländern auch. Das funktioniert nicht unbedingt länderübergreifend. Und IPR, also Internationales Privatrecht, das hat nichts mit privat als solches zu tun, dass einfach eine Übersetzung für ein Zivilrecht ist eigentlich mehr Wunschdenken. Es gibt Kanzleien, die sich auf IPA spezialisiert haben, die das auch hinbekommen, woanders Forderungen durchzusetzen. In Europa oder in der Europäischen Union haben wir einen europäischen Mahnbescheid, da geht das auch schon ein bisschen besser, aber letztendlich sind das alles Dinge, Werkzeuge, die nur funktionieren, wenn alle wollen. Was hat man bisher gemacht? Wir haben ja, wurde von Ostblock erwähnt, Sowjetunion, da gab es ja keine Rechtshilfeabkommen. Es gibt heute noch viele Länder, mit denen Handel betrieben wird, die keine Rechtshilfeabkommen haben. Und da kann man ja nicht einen Gerichtsvollzieher schicken. Also einen Gerichtsvollzieher in China, das würde ziemlich lächerlich wirken. Also hat man sich immer anderer Rechtskonstrukte beholfen. Das ist auch gar nicht schlimm. Weil warum muss ich denn irgendwie meine rechtlichen Ansprüche durchsetzen? Weil die halt ein anderer nicht bezahlen will. Und das heißt, es geht ja eigentlich immer nur um Gewährung von Krediten. Das heißt, da haben andere Leute Schulden bei mir und wenn ich die Kredite gewähre, dann bin ich halt leichtsinnig. So, und das mache ich, sichere ich ab. Mit Bürgschaften, anderen Rechtskonstrukten, hatte ich schon erwähnt, auch gegen zum Beispiel Tauschgeschäften. Früher nannte man das Badergeschäft und so weiter, um sich eine Lösung für dieses Problem der Durchsetzung zu schaffen. Das heißt, alles das, was gerade besprochen wurde, ist, also ich habe Recht und möchte Recht bekommen, ich bin der Gläubiger, das ist der Schuldner. Alles das, was das einfacher macht, ist, glaube ich, mehr eine Frage der Convenience. Das heißt, moderne Staaten, die viel Handel miteinander betreiben, schaffen schon entsprechende Konstrukte, dass das Recht leicht durchgesetzt wird. Aber es ist mehr eine Vereinfachung der Durchsetzung der eigenen Ansprüche. Und wenn wir jetzt TTIP sehen, passiert das ja auch so. Es ist völlig klar, dass es schwierige Rechtsbeziehungen gibt. Also nimmt man dann schon mal das private Schiedsgericht, um da auch schneller zum Zuge zu kommen, anstatt durch den mühseligen Instanzenweg der Gerichtsbarkeit im Schuldnerland oder in dem Land, wo der Schuldner sitzt, zu vollziehen. Insofern ändert das überhaupt gar nichts. Also es ist kein Allheilmittel zu sagen, wir gehen mal in die Geschichte unserer Entwicklung der Rechtsbeziehung vom IPR bis über Conflict of Laws oder Common Laws, whatever, und versuchen da jetzt was zu finden. Wir werden nie eine perfekte Lösung finden. Wir sollten eher darauf überlegen, was kann man denn tun, damit man Schulden absichert. Und wer Schulden nicht absichert, ist leichtsinnig. Und deswegen ist es auch nicht so ein Problem mit den Rechten. Die Rechte legt man fest im gemeinsamen Vertrag und der Vertrag gilt. Und dann habe ich halt Sicherheiten, dass mir es erlaubt, meine Rechte durchzusetzen. Wenn ich das nicht tue, habe ich gegebenenfalls Pech gehabt. Und zum Letzten, soweit ich jedenfalls weiß, ich bin da nicht so ganz fit im Koran. Die Muslimen haben ja auch ein Schuldentilgungsrecht sozusagen per Default, irgendwas von 7 Jahren oder so, weil Schulden bleiben da auch nicht auf Lebenszeit. Also diese Schuldknechtschaft gibt es im Islam ja eigentlich nicht, soweit ich weiß. Also auch das kann ein Modell sein. Es gibt andere Gesellschaften, die andere Modelle haben. Aber wir werden, und damit will ich schließen, keine gemeinsame Lösung für finden. Wir werden höchstens Lösungen finden, die es dem einen oder anderen leichter macht. Dankeschön. Ja, vielen Dank für eure Beiträge. Ich wollte nur kurz dazu vielleicht noch was sagen. Also ich freue mich jetzt unheimlich, dass ihr diese ganzen Themen hier mit einbringt, auch aus der AG Recht. Das war ja eins der Dinge, was ich eigentlich mit diesem Thesenpapier auch ein bisschen erreichen wollte. Einfach zu sagen, dass wir eine Diskussion brauchen über diese Grenzen hinweg, über die Fachgrenzen von Ökonomie, Recht und Politik hinweg und da zu einer integrierten Perspektive eigentlich kommen müssen. Und dafür finde ich das jetzt schon mal einen ganz guten Ansatz, wenn du hier von seitens der AG Recht da Dinge einbringst. Aber ich würde trotzdem auch ganz gern nochmal die Verbindung zurück zur Wirtschaft schlagen wollen. Aber der Stefan und der Wigbold, die stehen da am Saalmikrofon. Ich würde gern erstmal die beiden noch zu Wort kommen lassen, bevor ich das dann... Also ich möchte mal kurz vorpreschen jetzt hier, weil das ein bisschen was abkürzt vielleicht. Also man muss es ja so sagen, dass die jeweilige Rechtsordnung als Gemeinwohl die ökonomischen Güter bestimmt. Ja, also das, was ökonomisches Gut ist, wird maßgeblich, sage ich mal, durch die Rechtsordnung bestimmt, die wirksam ist. Und das gleicht ja genau das an, dass ihr sagt, es wird Staat benötigt, halt um eine Rechtsordnung zu verwirklichen, ich will nicht sagen durchsetzen, sondern zu verwirklichen, die dann bestimmte ökonomische Güter auch verwirklicht. Ja, dass es natürlich Inkompatibilitäten gibt zwischen den, also zwischen den Rechtsräumen sozusagen, weil nicht überall ist gleiches ökonomisches Gut oder gleiches Gemeinwohl bestimmt. Ja, es ist selbstverständlich. Ja, aber ich denke, dass man nicht nur durch Staat Recht, durchsetzbares Recht Recht verwirklicht, sagen wir es mal so, sondern auch durchaus durch Handelsbräuche und ähnliche Dinge. Ja, also sprich, es entstehen praktisch aufgrund der Kommunikation Angleichungen oder Vereinbarungen der Menschen auch transnational. Und diese transnationalen Beziehungen werden sich natürlich auch in den jeweiligen Rechtsordnungen wieder widerspiegeln und dadurch natürlich auch eine gewisse Angleichung vielleicht erzeugen oder eine Kommunikation, die auch auf Staatsrechtsebene möglich ist, ja, durch Wirtschaftsverträge etc. Also worauf ich hinaus wollte, ist, also nochmal zusammengefasst, dass die Rechtsordnung, die wirksam ist, das ökonomische Gut bestimmt und dass dieses ökonomische Gut natürlich auch belastbar ist, also dadurch. Ja, eine andere Sache ist die, was Sebastian möchte noch anfügen, auch das Christentum hat da eine ganz klare zentrale Formulierung im Vater Unser, und vergib uns unsere Schuld, ist ja ein ganz elementarer Satz, ne? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und das ist, denke ich mal, auch sehr weit verbreitet, der Ansatz dieser Schuldverhältnisse, ja. Also, dass die aufgebrochen werden sollen. Okay, danke. Okay, Stefan. Ja, die Schuldverhältnisse und also, ich sag mal, wenn ich zum Horizont schaue, das mit der rechtlichen Sphäre und auch die monetäre Sphäre, irgendwo gibt's immer Verlierer, denke ich. Gibt so einen Bodensatz in der Gesellschaft und egal, ob das so Entrechtete sind oder also zumindest praktisch de facto entrechtete Leute oder auch mittellose Leute eben, es ist, ich glaube, da gibt es halt immer diese Verlierer und die quasi nur noch schizophren handeln können oder nicht, also so kamikaze-mäßig, aber nicht mehr wirklich die Freiheiten, die Rechte auch beinhalten oder das Geld, was es bieten kann, dass die Position, die Ausgangsposition eben immer schlechter wird für diesen Bodensatz, sag ich mal. Und da muss man eben versuchen, denke ich, anzusetzen, dass man da, ja, wie Nikolas auch gesagt hat, so gesellschaftliche, keine Ahnung, Normen und Werte dann einzieht, so Grundeinkommen oder wie sogar in Russland gibt es jetzt auch dieses Recht auf Privatinsolvenz, wo jetzt sogar in Russland eingeführt wurde für 500.000 Russen oder so, wo jetzt dann pleite gehen können endlich und nicht ihr Leben lang darunter leiden quasi unter diesen ganzen, ja, unser Rechtssystem quasi und auch das Geld ist ja untergeordnet auch irgendwo, die monetäre Sphäre. Also ja, wenn man das sowas einzieht, dann glaube ich, kann man vermeiden, dass da auch der Satz immer größer wird, wo, ja, ich denke, sie mir immer zwei Partner oder so, die machen zusammen, tun was aushandeln und dealen miteinander und meistens sind es irgendwie Dritte, wo dann, oder die Öffentlichkeit, wo halt oft drunter leidet. Oder der mit der schlechten Rechtsposition im Endeffekt. Ja, danke. Okay. Ich wollte jetzt vielleicht nochmal, Wolfgang, du hattest ja eine konkrete Frage auch in deinem Positionspapier an mich gestellt. Und zwar, welche Rolle spielt für dich in deiner Geldtheorie die öffentlich-rechtliche Steuerhoheit des Staates? Und das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich das sehe ich auch einen Unterschied mit der Position vom Nikolas. Und die wollte ich gerade beantworten, damit wir da noch einmal eine Runde diskutieren können. Und zwar geht's dann weiter. Ja, genau. Welches Geld ist für dich das beste Geld? Und zwar in Klammer Geschäftsbanken, Giralgeld, Zentralbankgeld, auf Monetarisierung privater Schulden basierendes Zentralbankgeld, auf Monetarisierung staatlicher Schulden basierendes Zentralbankgeld. So, ganz klar, die Steuerhoheit, die hat aus meiner Sicht mit dem Geld zunächst gar nichts zu tun. Und zwar die Konstruktion des Euros beziehungsweise auch des Dollars etc. ist so angelegt, dass auf das konstruktionsbedingt die Zentralbank nicht zahlungsunfähig werden kann, weil sie mit eigenem Geld zahlt. Sprich, auf der Zentralbankebene wird nur Geld getauscht. Und das macht sie nicht zahlungsunfähig, sondern sie kann nicht zahlungsunfähig werden. Das ist der Punkt. Die öffentlich-rechtliche Steuerhoheit des Staates hat für mich sehr viel mehr mit den Aufgaben des Staates zu tun, aber nicht mit dem Geld. Und für mich gibt es auch bei der Antwort auf die Frage, was ist das beste Geld? Da kann ich ganz klar sagen, es ist das Zentralbankgeld, weil nur das Zentralbankgeld hat diese Eigenschaft, dass praktisch konstruktionsbedingt, wenn man Zentralbank hat, kann man dieses Geld nicht verlieren. Es sei denn, der ganze Staat fällt auseinander, aber diese Wahrscheinlichkeit oder ist zwar schon historisch gegeben, aber doch nicht so gegeben wie bei einzelnen Banken. Und dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Weil Geld ein rechtliches Produkt ist, sollte man auch den Geldschöpfungsgewinn dem zukommen lassen, der die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und das ist so und nicht irgendeiner Minderheit. Und dann kommt noch dazu, Geschäftsbanken-Giralgeld schafft einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für den Bankensektor. Wenn ich mit eigenem Geld meine Rechnungen bezahlen kann, habe ich einen ganz anderen Stand, als wenn ich mal mein Geld durch harte Arbeit verdienen muss. So, das wäre jetzt meine Position. Und da hat ja Nicolas, hat ja da, weiß ich, dezidiert andere Vorstellungen. Ja, ich auch. Ich wollte genau eigentlich auf den Punkt auch nochmal eingehen und ein bisschen ausholen und nochmal die Verbindung von Recht und Wirtschaft nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Arne, ich bin da ganz mit dir einer Meinung, wenn du sagst, die Zentralbank kann nicht illiquide werden. Aber meine Frage hat jetzt eigentlich eher auf den Staat als Schuldner gezielt, weil wir ja wissen, dass Geldschöpfung normalerweise durch die Monetisierung von Schulden stattfindet. Die Zentralbank kauft Schulden an und bucht die aktiv auf der Aktivseite ein, auf der Passivseite bucht sie eine Verbindlichkeit ein und die stellt dann das Zentralbankgeld dar, entweder bei Banknotenumlauf, wenn sie das in Form von Banknoten auszahlt oder einfach als Verbindlichkeit gegenüber, meistens sind es ja Geschäftsbanken, dann stellt es eben Zentralbank-Giralgeld dar. Ich wollte da aber noch ein bisschen weiter ausholen und mal nochmal versuchen, den Unterschied zwischen Steuerschulden und Schulden, die aus Verträgen zwischen Privaten entstanden sind, ein bisschen deutlich zu machen, um auch verständlich zu machen, warum Staatsschulden ja eigentlich generell als mit die besten Schulden, die sichersten Schulden gelten. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit, das erzählt ja jeder Finanzberater, dass Staatsschuldtitel, zumindest von, also sicher nicht von allen Staaten, aber von zuverlässigen Staaten eben mit zu den sichersten Anlageformen gehören, die deswegen natürlich aber auch die geringsten Erträge bringen. Das heißt, die geringsten Risikoprämien abwerfen. Es gibt ja immer ein Verhältnis zwischen Rendite und Risiko. Aber ich will nochmal versuchen, das von Grund auf einfach nochmal ein bisschen aufzurollen. Und zwar von dem Konsens her in der monetären Ökonomie sinnvollerweise mit beginnt und dann Makroökonomie so macht, dass man sagt, okay, wir haben Akteure, die bilanzieren alle und zwischen diesen Bilanzen gibt es Zusammenhänge in Form eben von Forderungen und Verbindlichkeiten und wenn man so rangeht, dann muss man natürlich immer die jeweilige Gegenbuchung beachten. Und da gilt Seitenmechanik oder Stockflow Consistency, sagen die Postkeynesianer um den Lavoie und den Godley drumherum, die nennen das Stockflow Consistency. Es bedeutet aber im Prinzip das Gleiche, man muss immer die Gegenbuchung beachten und es gilt Seitenmechanik. Und schauen wir uns doch einfach nochmal an, wie eine Bilanz ganz generell aussieht. Normalerweise sagt man ja, und zu sagen, das machen die monetären Ökonomen das, die sagen, also die Bilanz, die ein Wirtschaftssubjekt hat, hat auf der Aktivseite das Vermögen. Und zwar unterscheidet man da ganz grundlegend zwischen Finanzvermögen, das besteht aus Forderungen, und Realvermögen. Ja, da versteht man normalerweise Güter drunter. Und auf der Passivseite, das sind eben die Schulden oder die Verbindlichkeiten. Und wenn wir jetzt die rechtliche Perspektive einbringen, Arne, das hattest du ganz am Anfang ja auch nochmal gesagt, dann sieht man im Prinzip sofort, jedes Wirtschaftssubjekt ist eigentlich eine Rechtsperson. Und auf der Aktivseite von der Bilanz, da finden wir eben Forderungsrechte, das heißt also Rechtsansprüche gegenüber anderen Rechtspersonen. Das heißt, das Finanzvermögen besteht aus Rechtsansprüchen gegenüber anderen Rechtspersonen. Und der zweite Posten auf der Aktivseite, das Realvermögen, das besteht aus Eigentumsrechten. Das sind keine direkten Ansprüche gegenüber irgendwelchen anderen Rechtspersonen, sondern das sind einfach Ausschlussrechte. Aber schließt natürlich auch Verpflichtungen ein, denn mit den Eigentumsrechten und natürlich auch mit den Forderungsrechten haftet die Rechtsperson, die da bilanziert, natürlich ihren Schuldnern gegenüber. Das heißt, mit diesem Vermögen ist immer auch ein Verlustrisiko verbunden. Auf der Passivseite? Okay. Die Anmerkung besteht darin, dass ich sage, zwischen Eigentumsrechten und Forderungsrechten besteht gar kein prinzipieller Unterschied. Das ist, glaube ich, das, was zu begreifen gilt. Ein Eigentumsrecht als Ausschlussrecht, bei allen Rechtsbeziehungen geht es genau um drei Dinge. Es geht, dass ich von einem anderen ein Tun, ein Unterlassen oder ein Erdulden verlangen kann. Und diese drei Dinge kriegst du sowohl bei den Eigentumsrechten als auch bei den Forderungsrechten in gleicher Weise. Und deshalb würde ich die Unterscheidung gar nicht so machen. Der Unterschied liegt doch nur darin, dass bei einem Forderungsrecht der typischerweise geht gegen eine ganz bestimmte Person. Während bei einem Eigentumsrecht geht die Forderung gegenüber allen Personen. Ja, Arne, dem Aspekt, unter dem du es jetzt betrachtet hast, würde ich da zustimmen. Aber wenn wir jetzt über Wirtschaft nachdenken wollen, da gibt es natürlich ganz entscheidende Unterschiede auch innerhalb dieser Gemeinsamkeiten zwischen Forderungsrechten und Eigentumsrechten. Denn Forderungsrechte, die haben immer eine Gläubiger- und eine Schuldnerseite. Und das bedeutet, dass in der Gesamtwirtschaft die Forderungen und Verbindlichkeiten sich immer zu null aufaddieren. Während die Eigentumsrechte keine Gläubiger- oder Schuldnerseite haben, sondern dass dieses Vermögen steht sozusagen nur der Rechtsperson zu, in dessen Bilanz es drinsteht. Das heißt, Eigentumsrechte, also Realvermögen in Form von Eigentumsrechten, ist immer auch gesamtwirtschaftliches Nettovermögen. Forderungsrechte sind Vermögen nur für die Rechtsperson, die eben dieses Recht hat, gesamtwirtschaftlich gesehen, aber kein Vermögen. Das ist, glaube ich, also eine Grundeinsicht aller monetären Ökonomie, die man unbedingt sich bewusst halten muss. Und der zweite entscheidende Unterschied besteht natürlich darin, dass die Forderungsrechte zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt fällig sind und auf einen fixierten Betrag lauten, während die Eigentumsrechte im Prinzip variabel sind und die Leute, die diese Rechte bewerten, die natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch ganz unterschiedlich bewerten können, je nach Situation dieser Rechtsperson und auch nach gesamtwirtschaftlicher Situation. Dieser Unterschied ist der Grund dafür, dass Credit Bubbles, also Booms und Busts, überhaupt möglich sind. Also das, glaube ich, ist eine ganz, ganz entscheidende Unterscheidung, die wir unbedingt festhalten müssen. Aber ich wollte ja eigentlich nochmal auf den Staatshaushalt raus. Und ich habe jetzt beschrieben, wie eine Bilanz generell aussieht und dass in der Bilanz im Prinzip nur Rechtstitel aufgelistet sind. Und jetzt kann man sich natürlich auch anschauen, was steht denn so in der Staatsbilanz eigentlich drin? Denn auch ein Staat, wenn er nicht bilanziert, hat im Prinzip natürlich eine Vermögensposition. Das heißt, der hat auch Eigentumsrechte, also bestimmte Grundstücke, Gebäude und so weiter, die sind im Staatseigentum. Ein Staat hat auch auf der Aktivseite von seiner Bilanz natürlich Forderungen und ein Staat hat auch natürlich Verbindlichkeiten, also Zahlungspflichten gegenüber anderen. Wenn wir jetzt aber mal schauen, was wir auf der Aktivseite von der Staatsbilanz finden, dann finden wir da einen Typ von Forderung, der sich von den Forderungen, die private Wirtschaftssubjekte in der Bilanz haben können, total unterscheidet. Forderungen, die kein privates Wirtschaftssubjekt jemals in der Bilanz drin haben kann. Und das sind Steuerforderungen. Die Steuerforderungen, die gehören ins öffentliche Recht. Die entstehen nicht per Vertrag und Konsens, sondern die werden sozusagen vom Souverän befehlsmäßig erlassen. Niemand wird das Angebot gemacht, seine Steuern zu bezahlen, sondern die Steuern müssen bezahlt werden. Und wenn sie nicht bezahlt werden, dann werden die eingezogen. Auch wenn derjenige, der steuerpflichtig ist, da kein Angebot angenommen und keinen Vertrag unterschrieben hat. Wenn wir jetzt in die Staatsbilanz reingucken, dann sehen wir auch, dass diese Steuerforderungen, die der Aktivseite buchen kann, gegen alle Bürger auf dem Staatsgebiet natürlich gerichtet sind. Und die Gegenbuchung in der Bilanz von jedem einzelnen privaten Wirtschaftssubjekt, die ist dann natürlich auf der Passivseite Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Staat. Und ich glaube, wenn man so auf eine Staatsbilanz schaut, dann versteht man eigentlich recht gut, warum Staatsschulden als mit die sichersten, besten Schulden gelten, die deswegen natürlich auch die geringsten Zinserträge bringen. Ganz einfach, weil der Staat eben auf der Aktivseite als Asset, also als Vermögenswert, Steuerforderungen gegen die Gesamtheit seiner Bürger hat, die noch dazu im Prinzip beliebig hoch sein können und die Wirtschaftssubjekte auch gerichtet sein können. Prinzipiell, also so argumentiert die Modern Monetary Theory. Und de facto gibt es natürlich auch Restriktionen, denen diese Steuerforderungen des Staats unterliegen. Und wenn wir uns angucken wollen, wie entstehen die Steuerforderungen des Staats, dann landen wir natürlich wieder im politischen System, denn die Steuerforderungen, die werden vom Souverän erlassen. Der Souverän ist das Volk selber. Das heißt, entscheidet im Prinzip ja selber über den Staatshaushalt und über die Steuergesetzgebung, über den politischen Prozess und macht das natürlich aufgrund seiner Wahrnehmung dessen, was der Staatshaushalt eigentlich bedeutet für die Gesamtwirtschaft. Wie kriege ich also als, sage ich mal, mächtige Interessengruppe die Kontrolle darüber, was mit dem Staatshaushalt passiert? Ich versuche, die Öffentlichkeit dahingehend zu beeinflussen, dass eine Mehrheit der Bürger glaubt, die Steuerpolitik, die ich vertrete, also um ein Beispiel zu geben, winken Zaunpfahl, Steuern für Unternehmen runter, Sozialsysteme abbauen und so weiter, Staatsschulden abbauen. Das ist im Interesse aller, wenn ich das erreichen will, sozusagen dem Volk auf. Und das mache ich natürlich über Propaganda. Das heißt, ich beauftrage die entsprechenden Forschungsinstitute, die entsprechenden Wirtschaftstheorien haben, mit denen sich das legitimieren lässt, lasse das in irgendwelche Studien und Gutachten gießen und über die Medien füttere ich das dann in die Öffentlichkeit so lange, bis das alle glauben und die entsprechenden Parteien wählen. Und dann haben wir eben dieses wunderbare Austerity-Regime, was wir hier haben. Auch diesen ganzen Zusammenhang hat zum Beispiel die Modern Monetary Theory so direkt eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Die behandelt den Staat einfach nur als souverän und hat damit natürlich bis zum gewissen Punkt, glaube ich, einfach auch recht. Aber dieser ganze politische Prozess der Entscheidung über den Staatshaushalt, der ist eben massiv vermittelt über die ökonomischen Theorien, als die Brillen, durch die Wähler dann auf den Staatshaushalt gucken. Und da haben wir doch momentan, würde ich mal sagen, eine massive Ideologisierung mit Hilfe der Neoklassik, die massiv zu Ungunsten der unteren 90% und zugunsten der oberen 10% läuft. Oder wie seht ihr das? Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe der Piraten, das deutlich zu machen und da die Wunde, den Finger in die Wunde zu legen. Dass man im Grunde genommen sagen kann, die hohe Kunst das Wirtschaften besteht darin, dass ich in welcher Form auch immer möglichst viele Rechtsbeziehungen so bündle, dass sie mir oder dass sie einer bestimmten Gruppe möglichst viel Ertrag in die Taschen spült. Und das hast du ja auf allen Ebenen. Du hast es zum Beispiel ganze Sektoren, zum Beispiel der Gesundheitssektor, dass es ein Gesetz gibt, dass die Pharmaindustrie ein Jahr lang ihren Preis selbst bestimmen kann und die Kassen das bezahlen müssen. Das ist so ein Beispiel, wie man durch in Anführungszeichen gute Lobbyarbeit Staatsmacht zu seinen Gunsten mobilisieren kann. Klar, Nikolas? Aber ist es nicht auch so, dass wir, wenn wir jetzt wirklich durch die Brille von Wirtschaftstheorien auf diese ganze staatliche Haus auch schauen, dass wir dann unbedingt eine Wirtschaftstheorie brauchen, diese rechtliche Ebene und die Unterscheidung zwischen Steuerrecht und also zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht und diesem politischen Prozess, der da vermittelt zwischen diesen beiden Formen von Recht und den ökonomischen Ideologien, die da propagiert werden, eigentlich analysieren kann und mit einbezieht in die Betrachtung? Wäre das nicht ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ziel der Öffentlichkeit, genau diese Zusammenhänge klarzumachen? Also ich glaube, das ist doch mit eins der wichtigsten Ziele der Leute, die da eben an so einer neuen Wirtschaftstheorie arbeiten. Dass man diese ganzen Zusammenhänge endlich mal durchschaut, die uns seit 30 Jahren eingetrichtert und immer wieder eingehämmert werden. Zum Staatshaushalt zum Beispiel. Da will ich gleich noch ein paar Gegenthesen bringen, so gegen diese Austeritätsideologie von wegen, das geht zulasten zukünftiger Generationen und so weiter. Und diese einzelwirtschaftliche Perspektive auf den Staatshaushalt, die ist ja wirklich reine Ideologie im Interesse der oberen 10%, würde ich mal sagen. Also, soweit ich es sehen kann, Entschuldigung, gibt es ja keinerlei Dissens bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Perspektive. Das ist ja auch, ich will nicht sagen ad nauseam, aber intensiv diskutiert worden, schon über die letzten Jahre auch in der AG Geldordnung und wahrscheinlich auch in der AG Wirtschaft. Also, dass man den Staat halt nicht mehr als schwäbische Hausfrau sehen kann, dass man also gefälligst nur mal zuerst Einnahmen generieren soll und dann erst Ausgaben machen darf, dass nur das vernünftiges Wirtschaften ist und dass jeder, der Schulden macht, dass überhaupt das Schulden machen, das ist ganz schlecht und die Schulden, eigentlich ist das sozusagen das Bild, dass es allen viel, viel besser ginge, wenn es keine Schulden mehr gäbe. Ja, das ist so ein bisschen. Aber wenn es keine Schulden gäbe, also sprich keine Forderungen und keine Verbindlichkeiten, dann gibt es eben auch kein Realvermögen, das größer null bewertet ist. Das muss man sich einfach mal klar sein. Also die Aktivseite hat der Wolfgang vorher von der Bilanz beschrieben, ist unterteilt in Finanzvermögen und Realvermögen. Wenn es aber in der gesamten Wirtschaft kein Finanzvermögen, das heißt, es gibt auch keine Schulden, gibt, dann können die Realvermögen in dieser Währung, in der es keine Schulden gibt, auch nur mit null bewertet sein. Das bedeutet, das ist das maximale Ende der deflationären Depression. Und das ist, diesen Zusammenhang, glaube ich, das ist sozusagen erkannt und das ist diskutiert, also dass man gesamtwirtschaftlich denken muss, also wenn man irgendwie ernst genommen werden möchte oder wenn man versucht, sowas wie eine Wirtschaftswissenschaft zu entwickeln. Das ist der eine Punkt. Nur, es ist schön zu sagen, Wirtschaftssubjekte sind Rechtssubjekte und die bilanzieren und die haben Einnahmen und Ausgaben und die stehen jedes einzelne Wirtschaftssubjekt steht vor der Aufgabe, die Einnahmen und Ausgaben so zu koordinieren, dass das funktioniert. Ja, also ich muss die Cashflows, jedes einzelne Wirtschaftssubjekt muss die Cashflows koordinieren, so dass es funktioniert. Und was heißt funktionieren? Naja, ganz offensichtlich können natürlich nicht alle Wirtschaftssubjekte gleichzeitig mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Das ist irgendwie klar. Ja, und diese Sichtweise, die gesamtwirtschaftliche Sichtweise, die ist wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, die ist diskutiert. Was wir hier heute machen wollen, ist zu sagen, es macht überhaupt nur dann Sinn zu bilanzieren, wenn diese Rechte, die man da bilanziert, wenn die in einem wirksamen Kontext, also in einer Rechtsinfrastruktur sozusagen, entstehen und bestehen. Weil nur dann macht es Sinn zu bilanzieren, nur dann macht es Sinn, diese Art von Wirtschaft überhaupt zu betreiben. Wenn ich mich nicht verlassen kann auf die Wirksamkeit, dann brauche ich auch nicht wirksame Forderungen, die brauche ich auch nicht verbuchen in irgendwelchen Bilanzen. Das heißt, diese ganze gesamtwirtschaftliche Denke und die ganze Logik, das ist schon richtig. Aber wenn ich sozusagen die Voraussetzungen nicht erfüllt habe, das wäre jetzt das Stichwort Griechenland, dann habe ich auch nichts davon, gesamtwirtschaftlich zu denken. Das ist dann zwar besser als dieses einzelwirtschaftliche Märchen, aber ich bin dann immer noch, ich habe immer noch nicht sozusagen die Basis dafür gelegt, dass in Griechenland zum Beispiel, dass da eine ernstzunehmende Privatwirtschaft entstehen kann und nicht weiterhin 90% aller Transaktionen in Bargeld ablaufen müssen und nicht weiter quasi parallele Buchführung stattfindet. Eine Buchführung für die Familie, dass man weiß, was man tatsächlich einnimmt, und die andere Buchführung für den Steuerprüfer, ja? Oder für die Steuer. Das dieser Punkt, das ist, glaube ich, sozusagen, das ist das zentrale Anliegen, das in das Bewusstsein zu heben, dass es gut ist, gesamtwirtschaftlich zu denken, aber es macht nur dann Sinn, gesamtwirtschaftlich zu denken, wenn sozusagen diese Wirtschaftssubjekte auch ernsthaft bilanzieren können, also wenn es einen Sinn macht, zu bilanzieren. Nicola, danke, super. Jetzt bringst du uns genau eigentlich wieder auf das eigentliche Thema zurück, aber ich lasse erstmal Anne was sagen. Nicolas, das ist der Punkt, den ich vorhin schon mal gemacht habe. Wenn Rechte keine Rechte sind, dann haben sie in der Bilanz ja gar keinen Platz. Weil die Bilanz ist eine Aufstellung von Rechten und Pflichten und kein Inventarverzeichnis. Was wir vielleicht noch diskutieren sollten, ist, ob die in der Bilanz aufgeführten Rechten und Pflichten, die ja die bewertbaren Rechte eines Wirtschaftssubjektes darstellen, ob das heutzutage noch ausreicht oder ob man die sonstigen, die Rechte, die man eigentlich, ich sag's mal, nicht so bewerten kann, ob die in einem Unternehmen nicht genauso aufgeführt werden sollten, damit man das gesamte Netz an rechtlichen Beziehungen, dass das sichtbarer wird. Beispielsweise bei Privatpersonen. Man hat das Recht, ein Wahlrecht, aber das ist kein bewertbares Recht, weil ich mein Wahlrecht nicht verkaufen darf und verkaufen kann. Aber jetzt könnte man vielleicht eher Apple und Twitbolt nochmal dran. Und vielleicht könnte man es jetzt so machen, weil da auch die Zeit schon fortgeschritten ist, dass man verstärkt gemeinsam diskutieren. Also ich würde gerne mal reingrätschen, und zwar sehe ich eben, dass für mich immer das Problem, dass die Frage ist, worauf bezieht sich jetzt zum Beispiel eine gesamtwirtschaftliche Theorie? Bezieht sie sich jetzt auf einen Nationalstaat oder bezieht sie sich auf den Globus? Und das ist eben genau das, was hier immer unter den Tisch fällt. Wir haben ja gerade eine Entwicklung, zum Beispiel in Spanien gab es ja eine Wahl da bei den in Katalanien oder Katalonien. Und die wollen eigentlich eine Unabhängigkeit haben. Es ist so, dass die Wirtschaftskraft in Katalonien, heißen die, glaube ich, die ist so hoch, dass wenn die unabhängig wären von Spanien, wenn die also nicht die restlichen Spanier miternähren würden oder müssten, wären die so stark wie ungefähr die Niederländer. So, jetzt ist die Frage, warum sollen jetzt die Katalanen jetzt im Prinzip innerhalb Europas eben in der Gesamtwirtschaft, von der ihr ja jetzt redet, eben der spanischen Gesamtwirtschaft, eben den Reichtum, den sie erwirtschaften, jetzt mit den Restspaniern teilen? Warum teilt jetzt nicht zum Beispiel die Deutschen das mit den Restspaniern oder sowas? Das sind ja die Fragen, die heute ganz konkret da sind und die sich ja auch nicht nur innerhalb Europas, sondern ja sogar auch global stellen. Und ich denke, dass man, wenn man eine Gesamtwirtschaftstheorie haben möchte, ja eben einfach auch nicht ausklammern kann, auf welchen Raum sich die eigentlich beziehen soll. Und wenn man immer denkt, naja, das bezieht sich jetzt auf unser Deutschland, dann finden wir keine Lösung, weil es ist völlig egal, welche Wirtschaftstheorie wir da zugrunde legen, ob wir Keynes nehmen oder irgendwas, weiß ich, die Neoliberalen oder wen auch immer. Das funktioniert eben nicht in diesem nationalen Räumen, sondern wir müssen uns halt überlegen, dass die Perspektive eine globale oder zumindest jetzt für uns ja auch eine europäische Perspektive und eine europäische Sichtweise sein muss. Das geht eben ja völlig immer unter. Und deswegen führt das auch alles in meinen Augen zu nichts. Kann ich dir total zustimmen. Ganz extrem wichtiger Punkt, finde ich auch. Aber ich lasse erstmal noch die anderen zu Wort kommen. ich wollte noch mal kurz anmerken, dass ein wichtiger Punkt vergessen worden ist, das gesetzliche Zahlungsmittel in seiner Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel, nämlich das Mittel, mit dem man letztendlich seine Schuld erlösen kann. Ja, also egal welche Forderung gegen einen stehen, kann man mit diesem gesetzlichen Zahlungsmittel erlösen und der Wert wird entsprechend ja dann auch festgelegt. Die Sache ist ja die, wenn ihr immer über die Bilanz redet, Arne sagt immer, Forderungen und Pflichten sozusagen stehen in der Bilanz, ja, aber die werden ja entsprechend dem gesetzlichen Zahlungsmittel monetär bewertet. Ja, man muss wirklich von diesen Verbindlichkeiten ausgehen, innerhalb ihrer Rechtsnormen, beziehungsweise innerhalb ihrer rechtlichen Inhaltlichkeit, als immer, sage ich mal, von monetären Geldströmen zu reden. Ja, weil der monetäre Geldstrom wird einfach dadurch erzeugt, dass man auf der einen Seite das gesetzliche Zahlungsmittel beliebig herstellen kann und auf der anderen Seite emittiert sozusagen die hoheitliche Kraft des Staates oder der, ja, Forderungen. Ja, und dadurch, also Schuld letztendlich, und dadurch kommt dieser Kreislauf entstand, weil ich natürlich jetzt an dieses Geld herankommen muss, ja, um halt, sag ich mal, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Deshalb kann man auch gar nicht von einer Staatsbilanz reden, meiner Meinung nach, weil die entsprechend gar nicht wirkt. Ja, also das bedeutet, weil es da keinen Ausgleich gibt, also die bilanztechnischen Grundlagen genügen dem überhaupt nicht, sondern der Staat emittiert einfach Verpflichtungen. Das kann auch sein, nicht nur in monetärer Form, also als Steuerschuld, ja, wodurch er, sage ich mal, ökonomische Titel oder rechtliche Titel belastet, die, wo er halt seinen Anteil dran haben will, ja, sondern es geht auch in Forderungen, sage ich mal, Auflagen, Zertifizierungen, also man erzeugt dadurch sozusagen einen Wert, ja, von bestimmten Sachen, die dann später auch belastbar sind durch, sage ich mal, Forderungen, ja, und das ist eben der ganze, für mich der ganz wesentliche Punkt, dass der Staat eigentlich nicht nur, sage ich mal, Steuern, also Forderungen emittiert, sondern hauptsächlich auch, sage ich mal, ja, auch Forderungen im Sinne von nicht monetären Forderungen. Und die Problematik ist ja, wenn die Produktivität der Menschen überfordert wird im weitesten Sinne. Ja, also sprich, wenn man, sage ich mal, mehr von ihnen fordert, als dass sie wirklich auch leisten können. Und da kann noch so viel Geld kommen, ja, letztendlich aus der Quelle der Zentralbank, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese Verpflichtung, sage ich mal, auf Seiten ihrer Produktivität im Sinne von, dass sie das, dass sie die Forderungen erfüllen können, dass das nicht funktioniert, ja. Okay, also ich nochmal, also ich, es ist ja schon ziemlich spät und wahrscheinlich können wir auch nicht mehr wirklich alle Punkte nochmal durchgehen, die da in dem Thesenpapier drin waren und jetzt alle Themen nochmal diskutieren. Aber ich wollte auf zwei Punkte wollte ich noch eingehen. Einmal, was der Eirappel gesagt hat, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und dann wollte ich nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen, was wir in der Überschrift von dem Thesenpapier auch drin hatten, nämlich Griechenland und das griechische Rechtssystem und was es eigentlich bedeutet, wenn so ein Land in eine Währungsunion einsteigt wie die Eurozone. Also vielleicht erst einmal zu Eirappel. Also ich stimme dir da total zu, dass wenn Ökonomen über gesamtwirtschaftliches Denken reden, oft gar nicht dazu sagen, welche Gesamtheit sie da meinen. Und früher hat man einfach mit dieser Gesamtheit natürlich immer einen Nationalstaat gemeint und das behandelt, wie wenn es eine geschlossene Ökonomie wäre. Aber das kann man natürlich heute nicht mehr machen. Wenn wir heute über Gesamtwirtschaft reden, dann müssen wir eigentlich immer sagen, das kann realistischerweise nur die Weltwirtschaft sein, die globale Wirtschaft. Und die besteht eben aus vielen Nationalstaaten und aus vielen Nationalstaaten, die fast gar keine Staatsqualität haben und die nur einen ganz schwachen Staat überhaupt haben. Und natürlich gilt da überall Seitenmechanik, aber da gelten auch überall sehr unterschiedliche Rechtsverhältnisse. Und das müsste man natürlich unbedingt auch einbeziehen in die Betrachtung. Und letztendlich stellt sich tatsächlich eben, wie du gesagt hast, auch die Frage, kann es auf Dauer funktionieren, dass die Märkte globalisieren und die Marktakteure im Prinzip transnational mobil sind, natürlich vor allem die Finanzunternehmen, die können ihr Vermögen ja in Sekundenschnelle auf die andere Seite vom Globus transferieren. Die müssen nicht mal irgendwelche realen Güter per Schiff über irgendwelche Ozeane schicken, sondern können das per Mausklick machen. Kann das funktionieren, dass solche transnationalen Unternehmen global aktiv sein können, aber die Reichweite von Nationalstaaten und natürlich auch der Regulationsraum von Nationalstaaten immer nur national begrenzt ist. Ich glaube, auf Dauer kann das nicht funktionieren. Und genau wie du sagst, ist natürlich auch die rein logische Konsequenz, wenn es auch natürlich praktisch schwierig ist, aber die rein logische, denknotwendige Konsequenz einer globalisierten Wirtschaft natürlich auch, dass man, wenn man diese Wirtschaft sinnvoll regulieren will, auch im Sinn von solchen Umverteilungsmechanismen, die der Nicolas vorher angesprochen hat oder auch der Varoufakis in seinem Buch, wenn man die auf globaler Ebene installieren will, dann braucht man natürlich auch staatliche Strukturen auf dieser Ebene. Was wir momentan aber auf dieser Ebene haben, sind Institutionen, die eben keinen Staatscharakter haben. Denn weder sind die demokratisch legitimiert, noch hätten sie ein Gewaltmonopol, mit dem sie irgendwelche Regulationen auch wirklich durchsetzen könnten. Auf der EU-Ebene ist es ähnlich. Die EU, die ist ja ein Konstrukt, besteht einfach nur aus völkerrechtlichen Verträgen. Und die haben auch nicht den Charakter nationalstaatlicher Rechte, die eben vom nationalstaatlichen Gewaltmonopol sichtbar sind. Das ist ein Thema, was man, glaube ich, ganz dringend noch viel deutlicher beleuchten muss und sich viel mehr im Detail angucken muss und viel genauer diskutieren muss. Diese Weltstaatsidee, die ist ja auch schon sehr alt, die gibt es seit der Antike und der Immanuel Kant hat da mal was dazu geschrieben. Aber die Umsetzung ist natürlich weitaus schwieriger. Das zu diesem Punkt. Aber ich würde jetzt trotzdem auch ganz gern nochmal auf Griechenland zurückkommen und nochmal die Frage stellen, was läuft da eigentlich ab in Griechenland? Also wenn wir uns anschauen, wie die Rechtsverhältnisse da sind im Vergleich zu Deutschland. Ich habe da mal auf einer Website von einem griechischen Anwalt geschaut und da habe ich also folgendes Zitat gefunden, das steht in einem Thesenpapier drin, das ist die These Nummer, ich kann mal gucken, 8, glaube ich. Der schreibt da also, so, also die Zwangsvollstreckung in Griechenland in der Praxis, in Anbetracht des aufwendigen Verfahrens sowie landesspezifischer Besonderheiten bezüglich nicht existenter Melderegister, Grundbuchamt, Bankgeheimnis etc., ist vor Einleitung des Anerkennungsverfahrens unbedingt ein im Forderungswesen versierter Rechtsanwalt in Griechenland mit der Überprüfung der Vermögenslage des Schuldners zu beauftragen, um fest bzw. sicherzustellen, dass bei dem Schuldner überhaupt Vermögen vorhanden ist, in das unter realistischen Kriterien vollstreckt werden kann. Also soll heißen, wenn die in Griechenland Grundbücher haben, in denen die Grundeigentümer jeweils registriert sind, dann gibt es einfach eine ganz wesentliche Grundlage für Kapitalismus nicht, was natürlich einerseits positiv ist für die Leute, die auf dem Grundstück sitzen. Für die fällt dann damit nämlich auch das Verlustrisiko weg. Die Gläubiger können dann einfach gucken, wo sie bleiben, weil sie einfach nichts holen können in der Praxis. Andererseits fehlen damit natürlich auch ganz wesentliche Grundlagen für eine funktionierende Geldwirtschaft und Kreditwirtschaft. Denn Grundstücke zählen natürlich auch zu den wichtigsten Kreditsicherheiten. Das ist, dürfte auch klar sein. Und beim Steuerrest ist es ähnlich. Ich glaube, das hat jeder irgendwann mal in der Zeitung gelesen, dass der griechische Staat ganz große Schwierigkeiten hat, seine Steuerforderungen überhaupt und die Steuern überhaupt einzutreiben, weil die Leute teilweise eben, wie der Nicolas vorher gesagt hat, doppelte Buchführung machen, aber nicht im Sinn von doppelter Buchhaltung, sondern so, dass sie eben eine offizielle Buchführung haben für den Staat und für die Steuer und eine inoffizielle für sich selber und die meisten Transaktionen ganz einfach in bar abwickeln. Und solche Bartransaktionen, die kann man natürlich ganz leicht auch aus den Büchern draußen halten, wenn man das möchte. Also, das heißt, die Griechen, die haben ein sicheres und kein verlässliches Privatrecht und kein verlässliches Steuerrecht, meine ich jetzt erstmal so, also der Tendenz nach, und hatten deswegen auch, bevor sie zur Eurozone beigetreten sind, eine Währung, die eine ziemlich hohe Inflationsrate hatte. Und klar, man kann sich das ganz gut dadurch erklären, dass wenn Forderungen eben im Prinzip schlecht gesichert sind oder gar nicht gesichert sind, und nicht durchsetzbar sind. Geld läuft ja über die Monetisierung von Forderungen im Prinzip, von Schulden, also sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn das Refinanzierungsmaterial, was die Geschäftsbanken und die Zentralbank da eben reinnimmt, so ist, dass das sehr unsichere Schulden sind, ja, dann will natürlich diese Schuldtitel im Prinzip niemand haben, also auf diesen Schuldtiteln beruht, weil es sozusagen per Bilanzverlängerung über die Reinnahme dieser Schuldtitel emittiert wird, das will dann auch keiner haben. Und in vielen Entwicklungsländern ist es ja genauso, die haben eine Währung, die total inflationiert und nutzen deswegen eben auch Parallelwährungen aus Ländern, die dieses Problem nicht haben. Meistens ist es Dollar, manchmal ist es auch Euro. Das nutzen die für ihre Bar-Transaktionen. Kreditgeschäfte gibt es sowieso fast gar nicht. Was heißt das jetzt aber, wenn so ein Land sagt, okay, wir haben jetzt keine Lust mehr auf Inflation, wir haben wie in Westeuropa, da treten wir doch einfach der EU bei, dann wird sich das schon irgendwie angleichen. Was passiert denn eigentlich in so einem Land? Was läuft denn da ab? Also das sind Fragen, die stelle ich euch mal. Da frage ich mich selber noch, wie man das eigentlich entwirren kann, was dann da passiert an Prozessen. Aber damit will ich nur sagen, wir haben in der Eurozone natürlich eine Konstruktion mit unterschiedlichen Nationalstaaten ohne gemeinsames Steuermonopol, wobei diese Staaten sogar noch sehr unterschiedliche Qualitäten von Rechtssystemen haben, aber die haben alle eine Währung. Und was das bedeutet für die Funktionsweise von diesem Gesamtsystem, ich glaube, da haben sich auch nicht viele Ökonomen wirklich schon mal so im Detail Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das oder was denkt ihr dazu? Das ist ja das, was mich schon von Anfang an umgetrieben hat, dass man im Grunde genommen mit Griechenland, dass der Euro nicht das erhoffte Integrationsinstrument wird, sondern dass an dem Euro letztendlich zumindest die Eurozone platzen wird. Ich sehe, solange die rechtliche Basis nicht gegeben ist, sehe ich keine Zukunft, sondern es wird mit jedem Hilfspaket wird die Sache immer noch schlimmer, weil die wirklichen Reformen auch gar nicht umgesetzt wird. Wenn die das, was die jetzt an Reformen machen, indem sie zum Beispiel griechisches Staatsvermögen verscherbeln und so weiter, das glaube ich nicht, dass das hilft. Wenn sie die Mehrwertsteuer erhöhen, glaube ich, aufgrund der Punkte, die wir besprochen haben, wirkt es deshalb nicht wegen der sogenannten doppelten Buchführung. Und von daher gesehen, glaube ich, dass die Hilfspakete die Sachen eher noch schlimmer machen. Glaube ich auch. Und ich würde da sogar fast noch weitergehen als du, Arne. Ich würde sagen, ist nicht eigentlich die Schlussfolgerung daraus, wenn wir eine Währungsunion wollen, brauchen wir im Prinzip erstmal eine Rechtsunion und zwar vor allem auch erstmal eine Privatrechtsunion und dann eine politische Union auch auf der Ebene von öffentlichem Recht und Steuerrecht, weil das einfach zu den notwendigen Funktionsbedingungen für eine gemeinsame Währung gehört. Wenn man in die Geschichte guckt, ist die Rechtsunion und die Staatenbildung einer gemeinsamen Währung eigentlich immer vorausgegangen. Also die Preußen haben, glaube ich, erst die Währung so in ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich vereinheitlicht über die preußische Bank. Und die Staatsbildung hatten die 50 Jahre vorher im Prinzip schon fertig und die Rechtsunion mit dem preußischen allgemeinen Landrecht, was dann halt 1900 abgelöst worden ist durchs BGB, was wir jetzt haben. Aber die hatten in ganz Preußen damals schon ein gemeinsames Recht, nämlich das preußische allgemeine Landrecht, bevor das eine Währung gab, eine gemeinsame Währung gab. Wir haben das in der Eurozone gerade andersrum gemacht. Und da würde ich auch in Frage stellen, ob das funktionieren kann. Ich würde auch sagen, sowohl die ganzen Kürzungsprogramme, die jetzt seitens der neoliberalen Leute, der Troika, Schäuble und so weiter, den Griechen verordnet werden und vorgeschrieben werden, bringen überhaupt nichts. Die zerstören das ganze Land nur. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine gesamtwirtschaftliche Politik und wir machen so eine Art Marshallplan für Griechenland, dann würde wahrscheinlich das passieren, was in ganz vielen anderen Entwicklungsländern auch passiert ist. Die größten Teile dieser Gelder würden bei irgendwelchen Korruptiten landen und nicht bei den kleinen Leuten auf der Straße und letztendlich dann wieder ausländischen Investoren zugute kommen, die dann damit bezahlt werden. Und die Griechen selber, die große Masse der Griechen selber, hätte auch da wieder nichts davon. Das heißt, sowohl die Troika und Schäuble als auch die Leute, die da gesamtwirtschaftlich denkend auf keynesianischer Basis rangehen, sehen diese rechtlichen Grundlagen nicht und bieten deshalb eben verkürzte Lösungen für Griechenland an, die von vornherein nicht funktionieren können, solange nicht erstmal diese rechtlichen Fundamente gelegt sind. Und dann ist die Alternative eben die für die Eurozone. Entweder die Eurozone schafft es, eine vernünftige Rechtsunion und eine vernünftige politische Union hinzukriegen, wie auch immer, oder sie fliegt auseinander. Denn auf Dauer kann das nicht so funktionieren und dann muss man zurückkehren zu nationalen Währungen. Und das will natürlich auch keiner, mal ganz abgesehen davon, dass das gar nicht so einfach wäre, die Umstellung ruckzuck mal über die Bühne zu bringen. Also ich glaube, da, wenn wir die rechtliche Ebene mit einbeziehen, werden diese Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik ganz klar. Und dann ist ganz klar, dass das wichtigste Problem, vor dem wir in Europa stehen, ein Problem des State-Building ist. Das heißt, wir brauchen, wenn wir diese Währungsunion aufrechterhalten wollen, einen gemeinsamen europäischen Bundesstaat, der dann auch ein freiheitlicher und demokratischer Bundesstaat sein muss und vor allem ein sozialer Bundesstaat. Die gesamte Wirtschaftspolitik muss dann auch umgestellt werden von diesem neoliberalen Modell in Richtung auf ein Modell, was auch auf gesamtwirtschaftliches Denken wieder zurückgreift und Staatseingriffe nicht massiv verteufelt, sondern gerade für notwendig erachtet, so beispielsweise zur Umverteilung, um überhaupt soziale Gerechtigkeit herzustellen in diesem System. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe, vor der wir eigentlich stehen. Und dafür müssen wir natürlich uns massiv wehren gegen diese ideologische Vereinnahmung seitens des Marktfundamentalismus, der im Prinzip von Seiten des Markts die Staaten gegeneinander ausspielen will. Und da müssen wir uns massiv auf die Seite des Staats stellen, auch was die Globalisierung angeht. Wie der Eilrappel vorher gesagt hat, wenn die Märkte globalisieren und größere Strukturen ausbilden, dann müssen die Staaten das auch machen, wenn sie gegenüber den Märkten nicht jeden Handlungsspielraum verlieren wollen. Also ich möchte mal kurz noch was dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem der Währung ist. Ja, es kommt immer darauf an, wie die Währung eingesetzt wird. Und wie gesagt, wie jetzt in Europa, sage ich mal, wie die Währung emittiert wird, wie auch die Schuldverpflichtungen in Europa emittiert werden gleichermaßen, ja, weil sie die aber die Schöpfung nicht decken letztendlich, sucht natürlich dieses Geld Anlage. Und diese Anlage versucht jetzt letztendlich die Rechtsnorm so weit umzusetzen, dass sie auch, sage ich mal, beitreibbar sind. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, macht es wirklich Sinn zu sagen, wir wollen ein großes Staatswesen, was jegliche Forderungen überall durchsetzen kann, oder will man doch lieber ein Konstrukt, ja, wo es auch Räume gibt, wo man eben nicht, sage ich mal, durchweg alles einfordern kann. Also für die Menschen macht es nicht auch Sinn, sage ich mal, Bereiche zu haben, wo nicht alles deterministisch definiert ist und, sage ich mal, monetär bewertet ist, sodass es belastbar ist, als ökonomisches Gut, sondern dass sich da entsprechende Freiräume auch weiterhin bilden. Ja. Also ich wollte da gleich nur anschließen, und zwar die Frage nämlich, ob wir ein Staatswesen wollen, ein großes Staatswesen, ein Weltstaatswesen oder wie auch immer. Also die Frage, die muss man ja in dem Kontext stellen, wollen wir, dass die Menschen eben sozusagen alle unter gleichem Recht leben? Also sollen die Menschen nachher alle gleich sein oder sollen also unter gleichem Recht leben, sollen nicht gleich gemacht werden oder so, sondern sollen sie gleiche Rechte haben, sollen sie gleiche Freiheitsrechte haben. Ein Grieche, der zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 300 Euro im Monat verdient, der kann sich eben nicht erlauben, nach Deutschland mal Urlaub zu machen. Das muss man eben sehen. Das heißt eben Einschränkungen der Menschen, materielle Einschränkungen der Menschen heißt eben auch Freiheitseinschränkungen. Das heißt, wenn wir es nicht hinkriegen, eben zum Beispiel im europäischen Rahmen eben das Soziale eben sozusagen auf ein Level hinten aufzubauen, dann haben wir eben auch unterschiedliche Rechte für die einzelnen Menschen in den einzelnen Regionen. Und das muss man sich eben dann muss man sagen, ja, das wollen wir auch so haben. Und ich will das nicht haben. Ich möchte keine Grenzen haben zwischen den Menschen. Basti, okay, dann mache ich das auch mit Ellbogen. Erstmal zum Arne. Bilanzen bilden Bewertungen ab. Das sind nie die wirklich reale Güter, die da irgendwo stehen, also dein Kontostand, sondern der wichtige Teil der Bilanz ist die Bewertung deiner Vermögenswerte, und das machst du ja selbst. Also das, jeder, der mal eine Bilanz gemacht hat, weiß, dass wie flexibel Bilanzen sind. Also insofern Staatsbilanz, ja, kann man knicken. Ist halt dann so, wie du es halt darstellst oder darstellen möchtest. Und dann war das jetzt, Nikolaus, egal. mal zum Thema, wir haben da bei den Griechen so viel Geld reingepumpt und das ist eigentlich irgendwie sinnlos gewesen. Jein. Das Geld ist nicht weg, das ist nur in anderen Taschen. Also das ist ja, man sagt ja mal, Geld verbrannt, das stimmt ja nicht. Keiner steckt sich da, also jedenfalls, wie ich das gesehen habe in Griechenland, sich ständig da mit so einem 500er die Zigarre an. Also das ist nur in anderen Taschen, fragt sich doch nur in welchen. Das heißt, das Geld, was nach zum Beispiel nach Griechenland fließt, und Griechenland ist ja offensichtlich so ein Paradebeispiel für irgendwas, das Geld, was nach Griechenland fließt oder geflossen ist, dem muss man ja mit dem Weg des Geldes folgen. Also wir hatten es bekommen. Also entweder haben es halt irgendwelche Oligarchen bekommen, dann sind die noch reicher, muss man sie halt abschöpfen. Und wenn es der Bürger nicht bekommen hat, muss man eben dafür sorgen, dass es der Bürger bekommt. Das ist relativ einfach. Und insofern nochmal, wenn man so gesamtwirtschaftlich denkt, was wir hier heute tun, Griechenland belastet die EU doch lediglich überschaubar. Also die Milliarden, die da hinkommen, wenn man das mal so umrechnet, so in Billionen, die wir hier letztendlich alle umsetzen, das ist nicht wirklich ein Problem. Also jedenfalls nicht für die Europäische Union. Das Problem ist ein ganz anderes. Das ist nämlich, dass wenn man Griechenland irgendwie pampert, dass alle anderen kommen und die hätten dann auch gern Geld. Das heißt, man macht dann Exempel, statuiert ein Exempel in Griechenland, dass man sagt, nee, ihr nicht und notfalls machen wir euch halt kaputt, damit die alle anderen wissen, was ihnen passiert. Also das ist letztendlich nur ein Vorführen und hat nichts damit zu tun, ob Griechenland nun wirklich Geld braucht oder nicht. Die Angst besteht, dass Italien, Portugal, Spanien, sonst wer kommt und auf die Hand aufhält. Und deswegen ist man da relativ strikt. So, und zu der Frage politische Union, Währungsunion, muss man auch fragen, was wäre billiger gewesen? Also jetzt mal so gesamtwirtschaftlich betrachtet. Wir haben ja erst die Währungsunion gemacht aus vielerlei Gründen, auch der Freizügigkeit und dergleichen. Wäre es umgekehrt einfacher und billiger gewesen, wenn wir gesagt haben, erst wollen wir diese politische Union und wenn wir mit der fertig sind, machen wir dann diese Währungsunion. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, dass die politische Union viel, viel teurer wäre, also der Angleichung der Rechtsstandards und so weiter und so fort, der politischen Standards und so weiter, wäre viel billiger und viel schwerer zu erkämpfen gewesen. Ich glaube, die Währungsunion oder die EU-Währungsunion ist eigentlich schon der richtige Weg, eine auf politischer Ebene einen gemeinsamen Willen zu erfassen. Und keiner will ja wirklich den Euro wieder aufgeben, außer diejenigen, die auch zu Recht sagen vielleicht, dass der Euro so sicher nicht ist. Fragt sich auch Inflation, haben wir die? Vielleicht kann die kommen, aber fragt sich, ist denn der Euro nichts mehr wert? Also aus heutiger Sicht ist das nicht so. So, also in Toto gesprochen, man kann viel versuchen zu regeln, aber dass die Mechanismen, die wir auch jetzt hier anwenden und den Griechenland, den Griechen immer unterstellen, das sind alles ganz böse Steuerbetrüger und so weiter. Das halte ich doch für übertrieben. Es gibt auch ganz andere Berichte, nämlich dass Griechen von den Finanzämtern deutlich geschröpft werden. Ich weiß nicht, ob wir da so genau durchblicken, wie da tatsächlich die Lage ist. Es gibt durchaus ernstzunehmende Berichte, dass die Griechen gar nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen wollen für die Steuerlasten, die ihnen da abverlangt werden. Es mag Leute geben, die sehr, sehr, sehr reich sind. Und man sagt ja, das Auslandsvermögen dieser sehr reichen Leute würde die gesamten Schulden der Griechen mehr und doppelt und dreifach abdecken. Vielleicht sollte man da die Frage stellen, ist es halt einfach vergessen worden, diese Leute abzuschöpfen und sind die nicht wirklich die Kriegsgewinnler, die wir hier pampern? Und was macht der deutsche Staat falsch, dass so viele Leute so viel Geld bekommen, die es gar nicht zusteht? Und vielleicht ist das vielleicht der richtige Ansatz. Also folge dem Weg des Geldes. Danke. Okay. CCK-R. Hallo? Moin. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgehört. Da hätte ich deine skrupte Beschwerdigung. Ihr habt jetzt im Prinzip eine rechtsbasierte Argumentation von zwei Dingen. Nämlich einerseits sozusagen eine Begründung für die Notwendigkeit von Regulierung allgemein. Also eben mit dem Punkt, die Wirtschaft kann nicht ohne den kann nicht ohne den Staat leben, also gerade die moderne Ökonomie in der Ecke, weil sie sein Rechtsumfeld braucht, aber umgekehrt. Das heißt eigentlich, der Staat muss für die Wirtschaft letztendlich das Rechtsumfeld regulieren. Das wäre eigentlich unsere allgemeine Begründung grundsätzlich für Regulierung an sich, in einem abstrakten Sinne zumindest. Zweiter Punkt, bei der Griechenland-Geschichte war es falsch, dass man sich auf das Geld in der Ecke konzentriert hat, sondern die echten Reformen, die es gebraucht hätte oder die es braucht, eben die ganzen Geschichten zum Thema Steuersystem und Katasterämtern, alles Mögliche, was ja schon immer Ewigkeit immer wieder in Diskussion war, auch von Waldbränden und, man einfach nicht gemacht hat, sondern eben auch hier sich so auf das Geld und auf die Zahlung konzentriert hat, anstatt sich eben auf diese Rechtsangleichung zu konzentrieren. Ist das eure Grundargumentation? Ich glaube, die Grundargumentation ist in bestimmten Punkten da nicht einheitlich. Ich zum Beispiel vertrete die Position, dass es durchaus sinnvoll ist, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Rechtssysteme haben, auch Ausprägungen des Rechtssystems. Das würde ich immer befürworten. Was aber nicht in Frage stehen sollte, ist, dass Recht nicht mehr durchgesetzt wird, weil dann löst sich das Recht als solches auf. Und nochmal zu dem Punkt des sprichst du dich R-Apple aus oder wie sprichst du dich aus? R-Apple. Du hast ja das mit Katalonien angesprochen. Ich glaube, die Entscheidung für eine Währungsunion beinhaltet immer auch eine Entscheidung für eine Transferunion. Das Einstehen und der Ausgleich. Weil jede Währungsunion gewollt oder ungewollt automatisch Verlierer und Gewinner produziert. Und diese Gewinner- und Verliererpositionen, die sind nicht offensichtlich. Und das macht die Sache dann, oder sie sind doch einerseits offensichtlich, aber nicht so direkt. Der unterm Strich ist Deutschland eher ein Gewinner der Währungsunion, während die Südländer tendenziell Verlierer der Währungsunion sind. Und wenn dieser Ausgleich nicht gemacht wird, dann sehe ich langfristig keine Chance für eine Währungsunion. Also weil du mich angesprochen hast, im Prinzip kann man sich ja auch die Frage stellen, wie beispielsweise die Welt ein paar hundert Jahren eben aussieht. Also ist es zum Beispiel notwendig, dass wir in Bulgarien, da sind, glaube ich, das Land ist vielleicht so halb so groß wie die Bundesrepublik, erstmal so geschätzt, da wohnen 6 Millionen oder 7 Millionen Menschen. Müssen wir also ganz Bulgarien jetzt mit Straßen durchziehen und brauchen die einen riesen Flughafen, brauchen die Züge und also einen Bahnverkehr und das alles? Oder ist es so, dass man nachher im Prinzip das Leben auch innerhalb Europas auf große Zentren sozusagen strukturiert oder na, fixiert? Also wie wird sich das entwickeln? Mein Hauptproblem ist halt, dass wir eben in diesen nationalen Grenzen denken und uns eben nicht klar machen, dass die Erde ja rund ist und dass diese Grenzen selber, der Nationalstaat selber, ist ja auch entstanden aus verschiedenen kleinen Gruppen von Menschen. Also hier Deutschland war ja ursprünglich, waren mal über 1000 kleine irgendwelche Fürstentümer und Städte und Ländchen und ich weiß nicht was. Und das ist eben dieses Denken, dass man sich davon löst, von diesem nationalen Denken. Deswegen habe ich ja auch das Katalonien eben genannt. Das ist ja, also die Katalonen, die wollen halt im Prinzip sich von Spanien trennen, weil sie eigentlich jetzt nicht sehen, warum sie vor Spanien gerade stehen sollen. Wir haben dasselbe ja zum Beispiel mit den Schotten gehabt in England oder wir haben dasselbe zum Beispiel mit Flamen und Wallonen in Belgien oder so. Das sind ja jetzt Prozesse, mit denen wir zu tun haben und die wir eben, wenn wir jetzt zum Beispiel Wirtschaftspolitik denken oder uns damit beschäftigen, auch Rechtssysteme oder so, dann können wir das eben, dann können wir das nicht aus diesem nationalen Standpunkt eben betrachten. Wir müssen das eben aus dem globalen Standpunkt betrachten. Hinzu kommt ja auch zum Beispiel die ganze Flüchtlingsproblematik. Also die Welt, die wächst einfach zusammen. Und solange wie wir uns in diesem nationalen Denken bewegen, können wir kein Problem lösen. Da hätte ich mal eine Frage und nicht nur jetzt an dich. Aber ist es tatsächlich so ein Entweder-Oder? Ich, tendiere eher dazu zu sagen, dieses Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, dass Entscheidungen möglichst weit unten, möglichst dort getroffen werden, das auch, wo die Leute dann auch wieder im Gegenzug betroffen sind. Dass man einfach versucht festzustellen, was sind eigentlich Regelungen, die wir brauchen im Internationalen, dass die internationale Gemeinschaft einigermaßen funktioniert, und was für Freiräume sind dann da auf nationaler Ebene, auf Landesebene, auf Gemeindeebene und so weiter auch runter. Und im Grunde genommen ist das so ähnlich wie dann das Privatrecht. Das heißt, dass man nicht nur ein Entweder-Oder hat, dass man nicht nur sagt, wir brauchen jetzt den großen, mächtigen Weltzentralstaat, sondern dass man sagt, okay, welche Regulierungen brauchen wir auch auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene und auf Landesebene, kommunal, bis ganz runter. Und ich glaube, dann sind wir eher am Ziel, und dann ist es auch mehr für die Leute, weil ich denke, das demokratische Bewusstsein ist, dass wir einen Staat haben wollen, der Freiräume für die Menschen, der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das sind ja so die drei Grundsäulen, die wir als Piraten in der AG Wirtschaft so ein bisschen rausgefiltert haben. Ja, Arne, da kann ich gleich was dazu sagen. Also ich hier dazu, wir natürlich unterscheiden müssen zwischen verschiedenen Regulationsebenen und dann schauen müssen, was ist sinnvoll auf kommunaler Ebene, was ist sinnvoll auf Landesebene, was ist sinnvoll auf nationaler Ebene und was ist sinnvoll zum Beispiel auf europäischer Ebene zu regulieren. Aber das ist ja Grundprinzip von jedem föderalen Bundesstaat. Das hat nichts mit Privatrecht zu tun, sondern das hat was mit der Staatsorganisation zu tun, mit der internen, das gehört ins öffentliche Recht, und das ist einfach Föderalismus. Aber im Prinzip, klar, wichtig ist nur, dass eben auch auf dieser größeren Ebene, sei es jetzt die EU-Ebene oder die globale Ebene, das, was der Staat da macht, A, durchgesetzt werden kann durch ein tatsächlich vorhandenes Gewaltmonopol auch, und zum anderen, dass eine demokratische Legitimation eben da ist. Und die haben wir ja auf der EU-Ebene auch nur in einer sehr seltsamen Form, weil das Parlament relativ wenig zu sagen hat. Die Gesetzesvorschläge alle von der Kommission kommen. Und die Kommission ja nicht direkt gewählt ist von den Bürgern. Die kommen zwar indirekt natürlich auch durch die Wahlen der Bürger in den Nationalstaaten dorthin, wo sie sitzen, sind aber so direkt ja nicht gewählt. Und zwischen dem Parlament und der Kommission besteht ein ganz anderer Zusammenhang als zwischen dem Bundesparlament in Berlin und der Regierung in Berlin. Also da glaube ich, die zwei Punkte sollte man schon noch unterscheiden. Und okay, ich mache da erstmal einen Punkt, weil es auch schon spät ist. Ich wollte eigentlich dann zu Bastian noch was sagen, aber ich sehe es jetzt schon ziemlich spät, deswegen mache ich da jetzt erst einen Punkt und frage vielleicht nochmal in die Runde, ob es noch andere Wortmeldungen gibt. Ja, ich würde gerne noch Air Apple zuerst, bitte. Na, ich wollte nur noch kurz auf Anne antworten, und zwar ist diese Subsidiarität, die kann ja auch sozusagen sich eben an diesem Nationalstaatsdenken eben vorbei bewegen. Der Nationalstaat ist ja im Prinzip sowas Ähnliches wie beispielsweise jetzt das Europa. Das ist ja auch so ein Band um verschiedene Menschen oder man kann sagen Sprachräume, zum Beispiel in der Schweiz sprechen die drei verschiedene Sprachen oder was, und in Belgien sind ja auch verschiedene Gruppen, Spanien sind ja auch verschiedene, selbst hier bei uns die Bayern, die sind auch froh, wenn die eben sich von dem Rest gelöst haben. Also die Frage ist ja, ob diese Subsidiarität jetzt tatsächlich eben über diese nationalstaatliche Ebene unbedingt gehen muss oder ob man nicht eben das tatsächlich regional im Prinzip tatsächlich mehr runterbricht, dass man hat eine globalere Ebene und die macht eben nur kleine Sachen eben, die jetzt für alle interessant sind, und das meiste macht man eben im Regionalen, also dass man tatsächlich das in diese Richtung denkt. Ich würde gerne noch, also vielen Dank für deinen Hinweis darauf, dass Grenzen natürlich menschengemacht sind, und da will ich ganz kurz einen Satz dazu sagen, das Nationalstaatsdenken ist ökonomisch gesehen ein Rezept für Desaster. Also dieses Beggar thy neighbor und so weiter, also quasi Arbeitslosigkeit exportieren und so und dann quasi mit den eigenen Exportüberschüssen den anderen sagen, seht her, man kann durchaus mehr einnehmen als ausgeben und man kann zuerst einnehmen und dann erst ausgeben und wir wirtschaften richtig und vernünftig. Das kann man als einzelner Nationalstaat machen, aber wenn man das durchsetzt, das Nationalstaatsdenken auf globaler Ebene, so dass das jeder machen würde, das ist ein Rezept für Desaster. Und die Antithese dazu ist aus meiner Sicht, um einfach mal das auch zu erwähnen hier, der Bankorplan von Keynes und oder aber die Europäische Zahlungsunion, die sowas Ähnliches mal umgesetzt hatten in den 50er Jahren. Aber auch dort muss man einfach klar sein, auch dort wird er dann bilanziert. Also ich gehe jetzt nicht auf dieses Konzept hier an der Stelle ein, ich hoffe, dass das einigermaßen in den Grundzügen bekannt ist. Aber auch dort wird bilanziert, das heißt, das Bilanzieren muss Sinn ergeben. Ja, also bilanziert, es werden Bücher geführt, ja, es werden die Credits und Debits werden geführt in diesem Bankosystem oder in diesem zentralen Clearinghouse und das muss schon einen Sinn machen, weil wenn es keinen Sinn macht, dann kann man es lassen. Das bedeutet, und damit komme ich zu meinem Punkt zu Griechenland. Ich habe vorhin gehört, man hat da die Leute einfach nicht abgeschöpft, ja, und so weiter. Das mit dem einfach Abschöpfen, das sagen wir natürlich den Griechen durch unsere mitteleuropäische Brille und sagen, ja, man hat die nicht genügend abgeschöpft und so und deswegen hat man dieses große Problem. Nur, und in diesem Sinne macht konzeptionell das Bilanzaufstellen für einen Staat nämlich durchaus Sinn. Und da lade ich jetzt zu einem kurzen Gedankenexperiment ein. Man stelle sich einen Staat vor, der über quasi keine ernsthafte fiskalische Infrastruktur verfügt, der also quasi keine Steuern erheben kann. Ne? Und man stellt sich mal vor, wie dessen Aktivseite gedanklich ausschaut, wie also dieser Posten potenzielle Steuerforderungen gegenüber den eigenen Bürgern, wie dieser Posten wohl aussieht in der Bilanz. Und wenn quasi man damit rechnen muss, dass der Staat keine Steuern wird eintreiben können, dann kann dieser Posten nicht besonders viel Masse haben. Ja, in dieser gedachten Staatsbilanz. Und wenn man jetzt nur die Infrastruktur ändert, ohne dass man mehr Steuern erhebt, tatsächlich, man ändert nur die Infrastruktur und erzeugt die Möglichkeit abzuschöpfen, damit verändert man diesen Bilanzposten und damit verändert man staatliche Solvenz. Das heißt, staatliche Solvenz ist natürlich unmittelbar Ergebnis der Art und Weise, wie die fiskalische Infrastruktur und letztendlich auch die juristische, denn ohne ein Privatrecht gibt es keine Wirtschaftstätigkeit, keine ernsthafte, ja, also das wäre quasi das Modell Staat ohne Markt, hängt unmittelbar von dieser Infrastruktur ab. Und die Solvenz kann man natürlich ändern, indem man diese Infrastruktur ändert. Und für das Beispiel Griechenland, hätten die eine ernstzunehmende fiskalische Infrastruktur, dann wären die niemals das Ziel gewesen. So war es einfach das schwächste Glied und da sprechen dann Leute wie der Varoufakis und so weiter, ja, wir hatten hausgemachte eigene Probleme und so und ja, wir brauchen schon Reformen, aber was genau für Reformen man eigentlich braucht, was genau das eigentlich für hausgemachte Probleme sind, was da eigentlich genau fehlt oder wenn man das möchte, ja, wenn man nicht möchte, man möchte weiter in quasi Subsistenz mehr oder weniger und familiärer Solidarität und Mafiastrukturen und so weiter leben, kann man das auch, das geht auch, aber wenn man das nicht möchte, und ich meine zu verspüren, dass tendenziell ist schon der Wille da zu reformen. Nur wenn man mit Reformen, also wenn man quasi einfach nur Sparen und Kürzen im Staatshaushalt mit Reformen meint, und der Staatshaushalt ist die einzige einigermaßen ernstzunehmende Körperschaft, weil allen anderen kann man nicht vertrauen, weil es kein vernünftiges Privatrecht gibt, und der Staat selber hat nicht einmal die fiskalische Infrastruktur, um Steuern zu erheben. Wenn man das mal begreift, dann darf man sich aus meiner Sicht nicht mehr wundern, dass gerade Griechenland als schwächstes Glied in dieser Kette zuerst also aufgefallen ist. Mich würde noch mal eins interessieren. Und zwar, was wäre eigentlich jetzt die Lösung für Griechenland gewesen? Aus meiner Sicht, um es als Beispiel zu sagen, wäre eine Umlage, so wie ein Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Ein Lastenausgleich wäre aus meiner Sicht die einzige wirksame Möglichkeit gewesen. Das heißt, dass man tatsächlich die vorhandenen Schulden umlegt auf die, die die Steuern schon lange nicht gezahlt haben. Und nicht, wie zum Beispiel die Troika gemacht hat, Varoufakis hatte ja vorgeschlagen, dass gerade die besser verdienen und auch das Auslandsvermögen zur Kasse, griechische Auslandsvermögen zur Kasse gebeten wird, das wurde verboten und es wurde darauf gedrängt, dass in einer breiten Masse die Kürzungen vorgenommen wurden. Und so glaube ich, dass das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass Griechenland eine Perspektive gehabt hat, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Ich wollte noch einen Punkt zu Griechenland sagen. Und zwar ist es nicht so, dass das, was in Griechenland abläuft, mittlerweile schon ein Geschäftsmodell der Banken geworden ist. Die verdienen doch massiv an diesen Anleihen. Die bringen doch relativ hohe Erträge, hohe Risikoprämien haben. Andererseits haben sie aber die volle Sicherheit, dass die EU die Griechen weiter unterstützt und dass diese Kredite weiter nach Griechenland fließen, ohne dass dem griechischen Volk irgendwas nützt. Und so entsteht dieser Geldkreislauf zwischen dem Bankensystem und der EU, wo Griechenland eigentlich nur eine Durchgangsstation für diese ganzen Gelder ist. Die Banken im Prinzip die ganzen Gewinne abschöpfen und die EU dieses Spiel mitspielt, weil sie es nicht durchschaut. Was passiert normalerweise mit einem Gläubiger, Schuldner, einen Kredit gibt, der kein haftendes Vermögen hat oder der einfach nicht haften kann oder haften muss? Normalerweise verliert der Gläubiger seine Kohle. Die ist einfach weg. Es sei denn, er findet jemand, der für diesen haftungsunfähigen Schuldner einsteht. Wie sieht es aus der Perspektive von dem Schuldner in Anführungszeichen aus, der noch nie was von Haftung gehört hat, der das überhaupt nicht kennt, das Grundkonzept, weil es in seinem Land noch nie gegeben hat? Für den sieht es so aus, ah, wunderbar, die geben mir Geld, ist doch klasse, mit dem kann ich jetzt was machen. So, das heißt, die Vergabe von Krediten an schlechte Schuldner kann man immer dann zum Geschäftsmodell machen, wenn man einen Dritten findet, der bereit ist, das Risiko zu übernehmen. Das ist in Europa die EU. Ist das nicht ein Geschäftsmodell, das die Banken mit einem Entwicklungsland nach dem anderen haargenau genauso durchgezogen haben? Und dass diese Entwicklungsländer einfach deshalb natürlich mitgemacht haben, weil sie schon vom Wissen her überhaupt nicht gewusst haben, was das eigentlich bedeutet, ein Kredit, und was Haftung bedeutet und dass es in ihrem Land überhaupt nicht gibt und deswegen das angenommen haben und dann total überrascht waren, als dann gesagt wurde, so, jetzt müsst ihr aber eure Häfen verkaufen, eins nach dem anderen. Keinem dieser Entwicklungsländer hat mir ja gesagt, wie eine Geldwirtschaft funktioniert. Man hat denen nur gesagt, oh, wenn ihr das so haben wollt wie hier bei uns, dann müsst ihr einfach nur die Märkte befreien, müsst gucken, dass der Staat sich aus allem raushält und dann klappt das schon irgendwie. Für den Rest geben wir euch Kredite. Diese komplette Entwicklungspolitik, die ist gescheitert, weil sie hinten und vorne am falschen Ende anfängt und nicht zuerst die Staats- und Rechtsstrukturen aufhört. Und so kann das nicht weitergehen. So wird ein Entwicklungsland nach dem anderen kaputt gemacht, ist dieser Prozess in der EU angekommen und mit Griechenland wird das gleiche Spiel. Das muss beendet werden, das ist ganz klar. Also das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich da anfügen wollte. Und durch eine Brille von der ökonomischen Theorie, die gelegenen Rechtsverhältnisse nicht sieht, sondern die einfach für selbstverständlich hinnimmt und einfach voraussetzt, dass es in Griechenland genauso funktioniert wie in den Ländern, wo diese ökonomische Theorie entstanden ist, in Deutschland oder in den USA oder sonst wo. So eine Theorie sieht das Problem nicht und die hilft sogar noch diesen Praktiken, die im Prinzip nur den kreditgebenden Banken was nützen, zu legitimieren. Und genau das müssen wir beenden und deswegen gibt es dieses Thesenpapier, um das mal ins Bewusstsein zu bringen. Also ich muss da, also es nützt nicht nur den Banken, also letztendlich auch, wo das Geld durchläuft, dem nützt es auch. Ja, das bedeutet, wenn man jetzt, wie ich schon vorhin sagte, Geld sucht Anlage. Ich meine, die Frage ist jetzt, und wenn das nachher abgedeckelt wird wieder von den Emittenten, ist es auch wurscht eigentlich. Aber die Sache ist einfach, die es nützt vor allen Dingen auch den Regierungen in dem Land, durch das durchfließt. Man kauft sich so Macht, man kauft sich so Einfluss. Und genauso funktioniert dann auch die, sag ich mal, Ausbeutung des Landes. Weil nämlich diese Anlage, ganz genau, gesucht wird, natürlich auch eine gewisse Rendite erfordert. Jetzt kann man natürlich sehr sagen, okay, dass die Griechen sich im Kataster verweigern oder alle Landvermesser rausschmeißen, ist einfach ein gesunder Instinkt, weil sonst würde nämlich, oder es ist einfach auch gelernt über Generationen, ja, seit der griechischen Republik zum Beispiel, es ist einfach gelernt, dass man sich da verweigert als Volk jetzt, weil man gegen den Machthaber eigentlich so auch nichts tun kann, ja, sondern man verweigert sich einfach dem, dass dass da halt eine, sag ich mal, Erfassung, eine Monetarisierung der, sag ich mal, ja, Vermögenswerte in Anführungsstrichen passiert und somit auch eine Belastung der Vermögenswerte. Und also ich denke, dass das ist gerade, sag ich mal, eine Abwehrhaltung dagegen, die da sich auch formiert hat, auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, ich glaube, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Und also das entspricht auch der Erfahrung, die ich habe, als ich mich mit Griechen unterhalten habe. Die sind überhaupt nicht gut zu sprechen auf ihre Region. Und das ist auch dasselbe Muster wie in den ganzen Entwicklungsländern. Das sind Geldern, die da als Kredite dann in die Staaten fließen, profitieren natürlich in erster Linie die Eliten, und die Leute unten profitieren nicht davon. Die Eliten machen natürlich, um weiter diese Gelder zu erhalten, davon profitieren zu können, diese ganzen Vorgaben der Troika und setzen das durch gegenüber ihrem Volk und erzeugen damit natürlich wiederum eine Ablehnung dieses gesamten Staatsapparates. Das heißt, das hält dieses ganze vollkommen dysfunktionale System permanent am Laufen. Und was die Griechen wollen, ist im Prinzip Verhältnisse, wie sie sie aus Westeuropa kennen, wenigstens halbwegs, nicht korrupte Regierung, eine halbwegs stabile Währung und eine halbwegs funktionierende Wirtschaft. Aber wie man das hinkriegt, wissen sie nicht, und das können sie auch gar nicht wissen von ihrer Tradition her, und es sagt ihnen keiner. Die Ökonomen sagen es ihnen nicht, sondern die merken gar nicht, was für ein Spiel da eigentlich abläuft in Griechenland, und halten das sozusagen für das Nonplusultra und für den ultimativen Weg zur Marktwirtschaft. Haben sie in einem Entwicklungsland nach dem anderen genauso gemacht. Und um das zu durchschauen und diesen Prozess zu unterbrechen, braucht man eine politische Ökonomie, die diese Rechtsverhältnisse im Blick hat und sagt, dieser ganze Prozess muss gestoppt werden. Man muss dafür sorgen, dass, wenn die Griechen wirklich solche Verhältnisse haben wollen wie hier in Westeuropa, die auch ein vergleichbares Rechtssystem bekommen, Staats- und Rechtssystem, Privatrecht und öffentliches Recht. Und dann braucht man natürlich auch gesamtwirtschaftliche Ausgleichsmechanismen. Das bedeutet eine europäische Transferunion, weil die Griechen natürlich nie eine Wettbewerbsfähigkeit erreichen können, die mit der deutschen Wirtschaft vergleichbar ist. Das heißt, da braucht man irgendeine Form von Ausgleichsmechanismus, ob das jetzt über den Ausgleich der Leistungsbilanzen läuft oder über eine Transferunion auf steuerliche Ebene, europäische steuerliche Ebene, da kann man sich dann immer noch unterhalten, aber das braucht man auf jeden Fall auch. Wenn man das aber alleine macht und den Griechen einfach immer nur weiter Geld rüberschiebt, dann hält man nur diese ganzen dysfunktionalen Zusammenhänge, die sich immer wieder selber verstärken, weiter am Laufen, und ansonsten tut sich überhaupt nichts. Das wäre der Punkt, auf den ich jetzt eigentlich raus wollte. Also ich möchte hier auch nochmal was zu sagen. Und zwar ist eben interessant, was ja völlig übersehen wird, dass Europa, bevor es eben zu dieser Währungsunion kam und im Prinzip zu dem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, was ja heißt, dass eben tatsächlich Menschen und Ware eben von Athen nach sonst wohin latschen kann und umgekehrt. Also bevor es dazu kam, innerhalb der nationalen Grenzen gab es ja eben entsprechende Volkswirtschaften und volkswirtschaftliche Theorien, nach denen da eben auch gearbeitet wurde, eine Wirtschaftspolitik. Und das hat alles funktioniert. Innerhalb den Ländern, mehr oder weniger gut oder schlecht, hat das eben funktioniert. Ja? Und innerhalb jetzt Europas ist es natürlich eine Frage, ob man jetzt das so machen kann, dass man in Griechenland tatsächlich vielleicht mit 57 in Rente geht und eben in Frankreich mit 61 vielleicht und in Deutschland nachher mit 70 oder so, je nachdem, wie man das möchte. Und ob das eben funktioniert oder ob man hier nicht tatsächlich, das wurde ja auch angesprochen, dass man hier gemeinsame Regeln aufstellen muss. Und das ist eben in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt. Ich finde es eben eigentlich falsch, und ich finde, dass man hier eben einer völlig reaktionären Vorstellung eben folgt, wenn man sagt, naja, Griechenland ist ja gar kein richtiger Staat und die wissen ja gar nicht, wie ein Staat funktioniert und was ein Staat ist. Das finde ich, in meinen Augen ist das völlig krank. Weil in Griechenland hat das vorher auch funktioniert. Man ist da ja vorher auch zum Urlaub hingefahren. Das war eigentlich nicht so ein Unterschied wie bei uns hier oder sonst irgendwas. Und dass die vielleicht nicht so ein Katasteramt haben oder was weiß ich was, dass das da ein bisschen anders ist wie bei uns. Das ist klar. Das sind ja viele Dinge, die werden ja auch jetzt im Rahmen der europäischen Gesetzgebung werden die ja auch vereinheitlicht. Und dann, also ich finde das eben irgendwie schon verrückt, dass man eben nicht sieht, dass die einzelnen Nationalstaaten ihre Probleme mit spezifischen Methoden gelöst haben. Und dass diese Methoden natürlich jetzt von uns aus betrachtet sagen wir, das ist natürlich nicht richtig, was die Griechen machen. Aber wir haben ja auch unsere Methoden. Ich kann mich erinnern, dass man hier zum Beispiel das damalige Fernmeldeamt, das wurde ja privatisiert. Und dann hat eben die Telekom, war das, glaube ich, die hat dann die ganzen Beamten schon mit 35 entlassen, weil die gesagt hat, naja, die will die gar nicht weiter finanzieren oder was weiß ich was. Und dann hat man hier, weiß ich nicht was, über Jahre hinweg eben Beamte, die mit 40 in Rente waren. Und dann, also es sind da eben verschiedene Methoden in den einzelnen Nationalstaaten, die jetzt gegeneinander gespielt werden. Das ist aber in meinen Augen falsch. Wir brauchen halt ein europäisches Rentensystem. Und dann sind die Probleme eben weg. Da braucht man nicht sagen, ja, die Griechen, die müssen aber auch mit 67 in Rente gehen oder irgendwas, sondern das reicht, wenn wir alle mit 60 in Rente gehen zum Beispiel. Ich glaube, da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt nochmal angesprochen. Du hast ja gesagt, bevor es den Euro gab, war Griechenland kein Problem. Da hat das ja auch irgendwie funktioniert und das stimmt ja auch im Prinzip. Man muss sich dann schon fragen, was hat das auch mit dem Euro zu tun und wie wurde vorher sozusagen dieser Ausgleich hergestellt? Und natürlich hatten wir auch 2007 die Finanzkrise, die hat weltweit natürlich die Wirtschaft verändert und die hat sicher auch was mit dieser Euro-Krise zu tun gehabt, weil da die Nachfrage in den USA natürlich auch dramatisch zurückgegangen ist. Und da kann ich jetzt auch nicht, da muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt nichts Fundiertes dazu sagen. Also da muss ich mir selber Fragen stellen und ich glaube, das ist eine unheimlich wichtige Frage, die du da gestellt hast. Nochmal zu fragen, warum hat das eigentlich vorher problemlos funktioniert? Funktionierte dieser Ausgleich eigentlich rein über die flexiblen Wechselkurse? Oder wie lief das konkret? Und warum funktioniert es jetzt mit dem Euro und den fixen Wechselkursen plötzlich nicht mehr? Also du hast vollkommen recht, die unterschiedlichen Rechtsverhältnisse gab es vorher ja auch schon. Ich glaube, das ist doch klar. Das, zu meiner Studienzeit in den 70er Jahren gab es damals die sogenannten festen Wechselkurse. Dieses System ist auch gescheitert. Und eine gemeinsame Währung ist nichts anderes als ein fester Wechselkurs. Und von daher gesehen, dass das sich dann über die Jahrzehnte summiert, das Auseinanderdriften, das ist die eine Komponente und die andere Komponente wurde ja schon auch angesprochen, die ich für sehr wichtig halte, haben wir es hier nicht mit einem Anschlag des Finanzsektors auf die Staaten zu tun. Und dass das letztendlich Griechenland hier das eines der ersten Opfer ist, wie der Finanzsektor jetzt nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Staaten in ihre Kontrolle bringen bzw. ausbeutet. Geld und die Wirtschaft ruht im Rechtsraum sozusagen. Und über den Wechselkurs treffen sich natürlich die jeweiligen Rechtsräume. Und deshalb ist es natürlich ein fundamentaler Wechsel im, sagen wir, in der Spielanordnung, wenn man plötzlich ein Land wie Griechenland, was davor diese inflationierende Währung, und du hast völlig zu Recht meiner Meinung nach gesagt, dass sich natürlich Gläubiger das bezahlen lassen, diese Unsicherheiten, und dann dementsprechend höhere Zinsen zu zahlen sind in dem Land auf die Staatsverschuldung. Und wenn der Staat der einzige ernstzunehmende Schuldner ist in der ganzen Wirtschaft, weil es kein Privatrecht gibt, kein wirklich gut funktionierendes, dann dann hat man diese laufende Inflationierung dieser Währung und hat aber damit auch, es gibt keine Planungssicherheit, es gibt keine ernsthafte Wirtschaftstätigkeit. Aber was es eben macht, ist dieser Wechselkurs, ist natürlich, die spiegelt das wider, diese Unterschiedlichkeit in den Rechtsräumen. Und wenn man das rausreißt, dann kann man sich überlegen, ob man den Rechtsraum vergemeinschaftet oder ob die Währung wieder auseinanderfliegt, weil Geld und Wirtschaft, Finance, ruht im Recht. Das ist so fundamental, dass diese Ansprüche durchsetzbar sein müssen im Recht. Und das gesamte Wirtschaftsleben ist immer nur der Wechsel von Ansprüchen und der Wechsel von Eigentumsrechten. Ja? Und also Wirtschaft ist nicht Physis. Da geht es nicht um Physis. Es wird nicht getauscht. nichts Tauschen ist die Grundlage oder sowas, sondern geht es immer nur um die jeweiligen Ansprüche und um die Eigentumsrechte. Das spielt sich alles im Rechtsraum ab. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, also sozusagen wenn dieser Rechtsraum sich nicht widerspiegelt in der Physis, dann muss die staatliche Struktur dafür sorgen, dass es da wieder eine Angleichung gibt. Ja? Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Dann braucht man diesen Rechtsraum, dann braucht man sich dort nicht bewegen, weil man kann sich nicht darauf verlassen. Und diesen fundamentalen Konnex, den muss man, glaube ich, schon sehen. Und dann wird auch klar, dass wenn man natürlich den Wechselkurs einfach fixiert, aber die Rechtsräume nicht angleicht, dass dann das einzige Ventil, was dann übrig bleibt, über die jeweiligen Staatsanleihen dann geht, der Staaten, so wie das im Euroraum ja abgelaufen ist. Und das ist halt begrenzt. Wolfgang, wie soll man jetzt verfahren? Jetzt haben wir kurz vor halb eins, sollen wir jetzt in die allgemeine Diskussion übergehen? Das heißt, gehen wir alle in den Raum AG Wirtschaft? Oder hast du noch bestimmte Aspekte, die du noch unbedingt jetzt diskutieren möchtest? Nö, also ich bin jetzt auch schon etwas angemüht. Also von mir aus würde ich schon auch vorschlagen, wie du gesagt hast, Anne, dass wir einfach da alle in den Raum von der AG Wirtschaft gehen und dann da auch einfach jeder reden kann, wie er will. Kann ich noch was sagen? Ja, Hajo, bitte. Ich habe die ganze Zeit zugehört. Mir scheint einige, sag mal, Dinge ganz, sind mir nicht ganz klar. Es wird einmal über sogenannte Rechtsräume gesprochen und über die Notwendigkeit, dass diese zu harmonisieren sind. Gleichzeitig wird zugestanden, dass man das Funktionieren eines Wirtschaftsraumes vor der Schaffung der EU, des EU-Raumes nochmal durchdringen muss und sich hinterfragen muss, warum er funktioniert hat. Für mich stellt sich die Frage, wenn in der Vergangenheit trotz dieses, sag mal, unklaren Rechtsraumes, wie es so schön genannt wird, wirtschaftliche Aktivität war, deutsche Unternehmen haben in Griechenland investiert, haben Waren ausgetauscht, also haben Überschüsse erzeugt als Bundesrepublik, dann hat das ja funktioniert. Also kann das nicht jetzt ausschließlich am sogenannten Rechtsraum liegen. Ja, also die Vertragspartner oder die Wirtschaftspartner haben sich mit den entsprechenden Rechtsnormen, die lokal wirksam sind, arrangiert und es waren anscheinend ausreichend, um ihre Geschäfte und ihre Erträge zu erwirtschaften, daraus zu erwirtschaften. Das ist der eine Punkt, den wollte ich nochmal reinbringen. Also, wenn ich mir Griechenland, dann der nächste Punkt zu Griechenland nochmal selbst und die Behandlung innerhalb des EU-Raumes oder der EU selber. Ja, es ist richtig, wie einer der Diskutanten erwähnte, es ist offensichtlich so, dass hier ein Exempel statuiert wird. Beispiel, wenn wir uns mal anschauen, die Osterweiterung der EU, dann ist festzustellen, dass Polen ca. 75% seiner Auslandsschulden erlassen bekommen hat. Ein geringerer Anteil von diesen 75% wurde umgeschuldet, aber der größte Teil wurde erlassen, und zwar aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung für die EU, nämlich als, in Tüttelchen jetzt mal, als Frontstaat zum Klassenfeind, nämlich Russland. Das war Grund genug, Polen bis zu 75% seiner Auslandsschulden zu erlassen. So, diesen strategischen, geostrategischen Vorteil hat Griechenland nicht zu bieten. So, dann zum Thema Rechtsräume, Angleichung. Entscheidend ist doch, wenn wir uns mal anschauen, auch wiederum am Beispiel der EU-Osterweiterung kann man das sehr schön sehen. Da gibt es die baltischen Staaten. Und diese baltischen Staaten hatten gegenüber Polen, Tschechien und Ungarn einen grundlegenden Nachteil. Und zwar bestand er darin, dass diese drei Staaten keine Staatsorganisation hatten. Warum? Sie waren Republiken der Sowjetunion, also keine eigenständigen Staaten wie Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter. So, trotzdem hat man diese Staaten faktisch unter das Wirtschaftsdiktat gestellt. Man hat dort ein kapitalistisches System etabliert und anschließend, nachdem es etabliert war, ja, hat man die Rechtsvorschriften draufgesetzt. Das heißt, die Troika hat Lettland entsprechende Kredite gewährt unter ganz rigorosen Maßnahmen, nämlich den Washington-Konsensus. Ja, Lettland hat das erfüllt und dann im Zuge dessen, ja, sind wiederum dann die entsprechenden Gesetze, die Verfassung und so weiter entwickelt worden, damit das im Nachhinein legitimiert wird. So, und was ganz Entscheidendes ist passiert. In den baltischen Staaten sind als erster Schritt massiv die Sozialleistungen gekürzt worden. So. Und dann hat man darauf aufbauend gesagt, gut, wir erfüllen können jetzt im Grunde genommen die Vorgaben der Troika, ja, oder des IWFs in dem Fall primär erfüllen. So. Heißt, wenn man das jetzt mal dann weiterschaut, dann der nächste Kandidat war dann Portugal. Portugal hat den gleichen Weg, ist den gleichen Weg gegangen wie Lettland und wird heute gelobt. Und für Griechenland wird genau dieses Modell angepasst. Ja, nämlich hier klipp und klar die Ertragssituation der Wirtschaftsakteure zu verbessern. Ich will gar nicht immer nur die Banken benennen, ja, indem man hier schlicht und ergreifend die Sozialleistungen kürzt und die Arbeitslöhne senkt, wie auch in den anderen beiden genannten Ländern passiert. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die reine ökonomische Betrachtung bei aller Notwendigkeit, ja, hier nicht zielführend ist oder nicht alleine zielführend ist. Man muss mal diesen Transformationsprozess sehen, der hier innerhalb der EU abläuft, nämlich die Wohlfahrtsstaaten zu demontieren. Das ist klipp und klar. So, dass es nicht immer nach dem gleichen Schema funktioniert, wie zum Beispiel, man kann nicht die Rezepte für Lettland auf die Bundesrepublik anpassen. Dazu ist das Wohlfahrtssystem hier zu stark etabliert, zu stark gewachsen. Hier müssen also andere Strategien her. Das gleiche gilt für Frankreich, für Teile Spaniens sicherlich auch. Also es gibt hier verschiedene Strategien, aber das Ziel ist dasselbe, nämlich Reduktion der Wohlfahrtstätigkeit der Staaten. Ganz klipp und klar. So, und das ist ein Punkt, den man sich mal vor Augen halten muss und dann auch mit in die Diskussion einbringen. Denn Handeln von Banken, von großen Wirtschaftsakteuren und auch der dann entsprechenden Regierungen ist immer darauf ausgerichtet, letztendlich die Herrschafts- oder die Machtposition zu stärken gegenüber dem Volk. In dem Falle könnte man sagen, auch dem sogenannten Souverän. Und ich bin nicht mal sehr, sehr, sehr, sehr brutal, indem ich sage, man sagt immer, Kapitalismus und Demokratie bedingen sich. Nein, Kapitalismus braucht keine Demokratie. Denn die These, dass der Kapitalismus die Demokratie bedingt, ja, oder auch aufbaut, ist durch den Faschismus im Dritten Reich klar widerlegt. Ja, der Kapitalismus hat hervorragend funktioniert unter Hitler und die Demokratie war im Arsch. Ja, Demokratie und Sozialismus oder Sozialdemokratie, wie es so schön heißt, das ist der Punkt. So, und der wird hier in Europa ganz sukzessive abgebaut. Und das bitte ich einfach mal mit zu berücksichtigen in der Diskussion über die Wirtschaftspolitik und auch über entsprechend Geldtheorien. Hast du vollkommen recht, stimme ich dir total zu. Ich nicht. Okay, Air Apple. Ich darf noch was sagen? Natürlich. Also im Prinzip haben wir, ich kann immer nur wieder sagen, wir haben ein Problem, dass sich die Menschen sozusagen globalisieren. Ne? Die wollen also eigentlich diesen Nationalstaat gar nicht mehr haben. Der Nationalstaat ist aber Realität. Das ist sozusagen das, was wir gestern hatten und was wir morgen nicht mehr haben. Wir befinden uns damit in einer sogenannten Umbruchphase. In dieser Umbruchphase sind natürlich verschiedene Dinge, die stehen dann zur Disposition. Das ist ja irgendwie klar. Ich hatte das eben schon angesprochen, und zwar mit der Frage, wie die Nationalstaaten innerhalb ihrer damaligen Grenzen, als es sie noch gab, innerhalb Europas, sagen wir jetzt mal, wie die ihr Sozialleben gemanagt haben. Bei uns gab es eben zum Beispiel Ich-AGs oder was weiß ich, ABM-Maßnahmen, und bei den Franzosen wurde dann eben anders gemacht und bei den Spaniern noch anders und ich weiß nicht was. Also das waren einfach unterschiedliche Methoden, wie man eben die Probleme, die sich zum Beispiel ergeben haben, damit, dass eben die Arbeit ja verschwindet durch die moderne Industrie, die ja mit immer weniger Arbeitskräfte auskommt, wie die einzelnen Staaten damit umgegangen sind. Das ist ja unterschiedlich in den einzelnen Nationalstaaten gemacht worden. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese unterschiedlichen Regionen, diese unterschiedlichen Staaten sich jetzt zusammenschließen zu einer großen Region. Jetzt stellt sich die Frage, ja, von wem übernimmt man jetzt was? Jetzt muss das eben irgendwie angepasst werden. Und diese Anpassungsprozesse, die führen jetzt natürlich dazu, dass man vielleicht erstmal alles zur Disposition stellt. Es ist so, es fehlt ja jetzt das, was jetzt für alle zusammen einsteht. Im Prinzip, was jetzt meinetwegen das Europäische Parlament machen müsste, ja, das hat eben noch nicht den Einfluss. Das ist aber eine Entwicklung. Also gestern hatten wir gar kein europäisches Parlament. Na, gestern nicht. Also sagen wir mal, vor 30, 40, 50 Jahren ungefähr hatten wir kein europäisches Parlament. Heute haben wir schon eins, was ja durchaus auch mitbestimmen kann. Also es ist eine Entwicklung. Und in dieser Entwicklung machen wir Politik. Und da geht es jetzt darum, dass wir eben die Kräfte stärken, die in meinen Augen jetzt eben genau für das eintreten, für das eben für diese globale Kooperation, so würde ich das nennen. Also, dass wir eben wegkommen, gerade als Piraten, von diesem nationalen Denken und dass wir eben in unserem Denken eben irgendwie manifestieren, eine globale Kooperation. Das wäre vielleicht interessant. Und dann hab ich nicht jetzt den Gegner irgendwie den Finanzmarkt oder so, sondern der Gegner ist jetzt sozusagen, ist in meinen Augen eben die unterschiedlichen Strukturen, die sich zurzeit so rausgebildet haben auf der Erde und wo man eben überlegen muss, wie man die vereinheitlichen kann. Okay, aber ich denke, im Angesicht der fortgeschrittenen Zeit sollten wir vielleicht die offizielle Diskussion beenden und dass wir alle gemeinsam noch in den Raum gehen, wer noch weiter diskutieren will. Ich meinerseits möchte mich bei den anderen bedanken, die hier zur Diskussion beigetragen haben. Und es freut mich immer, wenn wir hier in der AG Wirtschaft solche lebhaften Diskussionen haben. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ja, da möchte ich mich Arne auch anschließen. Ich würde auch ganz gern langsam mal zum Ende kommen mit dem offiziellen Teil und dann können wir ja noch ein bisschen so quatschen. Ja, und ich wollte mich auch bei allen bedanken, die jetzt gekommen sind und hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen neue Denkanstöße mit auf den Weg gegeben hat. Und ja, herzlichen Dank nochmal fürs Kommen und für eure Beiträge und ja, dann würde ich sagen, sehen wir oder hören wir uns dann nachher im Raum nochmal, im Raum der AG Wirtschaft. Ich schließe mich dem Arne und dem Wolfgang an. Vielen Dank für die Einladung hier, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, dieses Thema hier in einem größeren Kreis zu diskutieren und vielen Dank für die Beiträge. Und ja, ich hoffe genauso, dass für den einen oder anderen was dabei war und ja, freue mich, das weiter beobachtend zu begleiten, wie sich diese Ideen früher oder später dann in eine, wie ich das nenne, Wirtschaftswissenschaft, die den Namen verdient, ergießt. Vielen Dank. An alle nochmal, wer immer ein Thema hat, wo er meint, es ist auch von allgemeinerem Interesse, der kann solch eine Diskussion anstoßen. Das funktioniert einfach so, dass drei Leute oder egal wie viele Leute, die sich heiß in Mailinglisten über ein Thema diskutieren, dass sie einfach dann sagen, okay, jetzt müssen wir mal drüber reden, direkt drüber reden und dann zu so einer Veranstaltung einladen. Und ich würde mich freuen, wenn das aufgegriffen wird und wenn wir in Zukunft öfters solche Diskussionen haben. Dankeschön. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann oder wenn die Lust haben, nachher noch ein bisschen weiter zu diskutieren, vielleicht dann auch Lust haben, in der Mailingliste die Themen nochmal aufzugreifen, so wie es halt gerade reinpasst, damit das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen nachwirken kann und damit man diese hoffentlich auch neuen Denkanstöße so ein bisschen auch noch weiterentwickeln kann. Also ich bedanke mich nochmal bei allen auch für die Denkanstöße, die ich von euch gekriegt habe und ja, dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nachher vielleicht noch im Raum der AG Wirtschaft. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.